Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. CD Wissen präsentiert Allgemeinbildung. Deutsche Geschichte. Gelesen von Marina Köhler und Michael Schwarzmeier. Kriegsalltag und Widerstand. Widerstand gegen das Dritte Reich. Nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch schon während der Herrschaft Hitlers, suchte die Welt nach Erklärungen für die Haltung der Deutschen, die den Unrechtsstaat und seine Verbrechen, wenn nicht gewollt oder gebilligt, so doch hingenommen hatten, die dem Führer Adolf Hitler mindestens äußerlich bis zum Untergang die Treue gehalten hatten. Die Deutschen seien aufgrund ihres Charakters und ihrer Geschichte, so einer der Erklärungsansätze, besonders autoritätsgläubig veranlagt, zur Demokratie unfähig und daher bereit zur Unterordnung unter einen Diktator, gleichzeitig aber gierig, sich als Herrenmenschen über andere Völker zu erheben, Deutschland zur Großmacht zu machen. Kurzum, alle Deutschen seien durch und durch Nazis gewesen und fanatische Anhänger Hitlers. Das glaubten viele Menschen in aller Welt, als die Verbrechen der Hitler-Regierung offenkundig wurden. Die Wahrheit über die deutsche Haltung ist komplizierter. Die Deutschen sind keineswegs aus Veranlagung anfällig für rechtsextreme Programme und Ideologien. Sie waren aber auch nicht ohnmächtige Opfer nationalsozialistischen Terrors. Es gab vielfältige Haltungen von Verweigerung, Opposition und Widerstand. Aber es gab auch, selbst bei Regimekritikern und entschiedenen Hitlergegnern, Übereinstimmungen mit den nationalsozialistischen Zielen und Treuepflichten gegenüber Vorgesetzten. Insbesondere lebten viele in Gewissenskonflikten. Durfte man den Kampf gegen die eigene Obrigkeit führen, während das Vaterland bedroht war? Musste man nicht nach außen hin zusammenstehen? Aus diesem Dilemma kamen die meisten Offiziere nicht heraus, die Hitler und die Nationalsozialisten verachteten, aber glaubten, solange das Vaterland von Feinden bedroht war, ihre Pflicht tun zu müssen. Widerstand gegen die nationalsozialistische Herrschaft leisteten tatsächlich nicht wenige Deutsche aus politischer oder religiöser Überzeugung, aus Einsicht in die verderbenbringende Natur des Regimes, aus Entsetzen und Scham über die Verbrechen, die von Staats wegen begangen wurden, aus Anstand und Mitleid mit den Opfern und aus anderen Motiven. Am frühesten gingen die Kommunisten auf Konfrontationskurs gegen die Nationalsozialisten. Sozialdemokraten und Katholiken verweigerten sich auf ihre Art. Zu den gesellschaftlichen Gruppen, die für sich Widerstand als Haltung und Tat in Anspruch nahmen, gehören die Kirchen, obwohl immer nur Einzelne aus christlichem Motiv Widerstand leisteten und dafür oft im Stich gelassen wurden. Konsequent und insgesamt verweigerten sich nur die ernsten Bibelforscher, Zeugen Jehovas, als religiöse Gruppe dem Nationalsozialismus. Schließlich fanden sich auch Konservative, hohe Beamte und Militärs, die Pläne schmiedeten, wie das Regime zu beseitigen wäre. Eine Gruppe bildete sich um den von den Nationalsozialisten abgesetzten Leipziger Oberbürgermeister Karl Gördeler. Eine andere scharte sich um Helmut James und Freier von Moltke sowie Peter und Marion York von Wartenburg. Diese Gruppe, nach dem Gut der Grafen Moltke, Kreisauer Kreis benannt, schmiedete Pläne für die Staats- und Gesellschaftsordnung nach Hitler. Der Gördeler Kreis arbeitete mit Offizieren der Wehrmacht zusammen, die den Diktator gewaltsam beseitigen wollten. Der Versuch dazu, den Klaus Schenk Graf von Stauffenberg am 20. Juli 1944 unternahm, scheiterte. Und die Rache des Regimes war furchtbar. Aber die Opposition hatte wenigstens das Zeichen gesetzt, dass nicht das ganze deutsche Volk voll hinter Hitler stand. Besondere Bedeutung hatte der Widerstand junger Menschen, denn sie waren ja als Schüler und Studenten im nationalsozialistischen Sinne erzogen worden. Ihre Begeisterungsfähigkeit hatten die Nazis besonders schamlos ausgenutzt. Auf ganz unterschiedliche Weise leisteten Jugendliche und junge Erwachsene Widerstand. In München waren es idealistische Studenten in der Gruppe Weiße Rose, In Berlin fanden sich jüdische kommunistische Jungarbeiter in der Herbert-Baum-Gruppe. Vor allem im Rheinland protestierten Edelweiß-Piraten mit einer eigenen Jugendkultur gegen nationalsozialistischen Zwang. Im Ergebnis blieb aller Widerstand erfolglos. Die NS-Herrschaft brach erst mit der militärischen Niederlage zusammen. Für den Neubeginn nach dem Zusammenbruch gehörte der Widerstand jedoch zu den sinnstiftenden Erinnerungen der deutschen Geschichte. Was bedeutet Widerstand gegen das Dritte Reich? Wer nicht für uns ist, ist gegen uns und muss ausgemerzt werden. Der Propagandaminister Goebbels brachte mit diesem Satz den totalitären Herrschaftsanspruch des NS-Regimes auf den Punkt. Es gab nur zwei mögliche Verhaltensweisen in der Hitler-Diktatur. Entweder war man, zumindest nach außen hin, ohne Wenn und Aber bedingungslos für den Nationalsozialismus, oder man ging das Risiko ein, der Unterdrückung, Verfolgung und Vernichtung zum Opfer zu fallen. Die meisten Widerstandskämpfer waren sich der möglichen Konsequenzen bewusst. Terror, Überwachung und Vernichtung von möglichen Gegnern wurden in der NS-Diktatur mit beispielloser Perfektion und Grausamkeit betrieben. Denunziation, Folter, KZ-Haft, Hinrichtungen und Sippenhaft hießen die Methoden des Terrorregimes im Kampf gegen Andersdenkende. Die vom deutschen Widerstand begangenen Verbrechen erscheinen heute oft banal. Die Liste der Vergehen reicht vom Hören bestimmter Musik über das Lesen verbotener Literatur bis zur Organisation und Teilnahme an nicht von der nationalsozialistischen Partei organisierten Veranstaltungen, vom Verweigern des Hitlergrußes, der Nichtmitgliedschaft in NS-Organisationen und der Nichtteilnahme am Wehr- und Arbeitsdienst bis zur Unterstützung und Hilfe für Verfolgte, vom Verfassen antifaschistischer Flugblätter, von Sabotageakten und Attentatsplänen bis zum Exil. Der deutsche Widerstand gegen das Dritte Reich kennt viele unterschiedliche Formen und Motive und betrifft alle gesellschaftlichen Schichten. Eine Unterscheidung zwischen passivem und aktivem, spontanem und organisiertem sowie politischem und unpolitischem Widerstand, wie sie in den Büchern oft zu finden ist, beschreibt das Thema nur unzureichend. Zum Widerstand gegen das Deutsche Reich zählen neben den politischen, religiösen, intellektuellen und humanitären Gruppen in Deutschland auch folgende Personenkreise. Erstens die vom Hitlerregime verfolgten Minderheiten, zweitens die einheimische Bevölkerung in den besetzten Gebieten und drittens die ins Exil geflohenen deutschen Emigranten. Gemeinsam ist allen, dass sie die nationalsozialistische Herrschaft als Terror- und Unrechtsregime erkannt bzw. erfahren haben. Die Deutschen standen keineswegs geschlossen hinter Hitler. Dennoch blieb der deutsche Widerstand weitgehend wirkungslos. Er war und blieb ein Widerstand Einzelner. Neben ideologisch-politischen Konflikten und gesellschaftlichen Schranken zwischen den einzelnen Schichten war es schlichtweg riskant, Kontakte zu anderen Gruppen aufzunehmen oder allzu große Gruppen zu bilden. Die Anklage gegen die meisten Widerstandskämpfer lautete, so ein ordentlicher Gerichtsprozess stattfand, auf Hoch- bzw. Landesverrat. Sie wurden in der Regel mit dem Tode bestraft. Zwischen 1933 und 1945 wurden allein im Gefängnis Berlin-Plötzensee 2890 Todesurteile vollstreckt. Zum Vergleich: zwischen 1890 und 1932 waren es 36. Zynischerweise mussten die Angehörigen der verurteilten Widerstandskämpfer die Kosten für den Prozess und die Hinrichtung übernehmen. Die wahren Beweggründe der Widerstandskämpfer sollten der Öffentlichkeit ebenso vorenthalten werden wie deren Schicksal. Die meisten legten kein Zeugnis ab. Die Auseinandersetzung mit dem deutschen Widerstand gegen das Dritte Reich war nach 1945 ein unbequemes Thema für die deutsche Nachkriegsbevölkerung. Die Geschichte des Widerstands ist eine Geschichte von Andersdenkenden, die aus vielen Gründen und auf sehr unterschiedliche Art und Weise ihre Haltung gegen das Regime zum Ausdruck brachten. Sie sind bis heute Beispiel dafür, dass es möglich war, sich gegen das Regime und seine Verbrechen zu stellen. Bemerkenswertes. Was ist eigentlich Widerstand? Unter Widerstand versteht man ablehnende Haltungen und Handlungen gegen die Machthaber, deren Herrschaft oder Maßnahmen als illegitim oder ungerecht empfunden werden. Das Recht auf Widerstand ist seit dem 18. Jahrhundert in vielen westeuropäischen Verfassungen verankert. Das 1949 in Kraft getretene deutsche Grundgesetz kannte zunächst kein Recht auf Widerstand. Es wurde erst 1968 in Artikel 20 Absatz 4 ergänzt. Gegen jeden, der es unternimmt, die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Die ersten Opfer der Diktatur. Widerstand der Kommunisten. Die Kommunistische Partei Deutschlands, KPD, 1932 mit 6 Millionen Wählern drittstärkste Partei, zählte als Regimegegner zu den ersten Opfern und Verfolgten der Hitler-Diktatur. Die Kommunisten standen nicht nur den Nationalsozialisten, sondern auch der Weimarer Republik ablehnend gegenüber. Sie begriffen sich als Teil einer bedeutenden internationalen kommunistischen Bewegung. Ihr Ziel bestand im revolutionären Umsturz und im Aufbau eines kommunistischen deutschen Staates nach sowjetischem Vorbild. In Anbetracht der politischen Entwicklungen bereiteten sich die deutschen Kommunisten schon vor der Machtergreifung der NSDAP auf ein mögliches Partei- und Versammlungsverbot, den Widerstand im Alleingang und ein Leben im Untergrund vor. Das bedeutete praktisch Umstellung der Organisation auf Kleingruppen, Beschaffung von Ausweichquartieren und Verstecken, die Herstellung illegaler Druckschriften sowie die Schulung der Parteimitglieder. Dennoch unterschätzten sie die Popularität, den unbedingten Machtanspruch und die Brutalität des NS-Regimes. Man hielt den Nationalsozialismus für eine vorübergehende Verirrung, der notwendigerweise die kommunistische Revolution folgen würde. Eine Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten, die sie verächtlich als Sozialfaschisten bezeichneten, lehnten die Kommunisten ab. Der Verfolgungsterror gegen die Mitglieder der KPD begann unmittelbar nach der Machtübernahme der NSDAP. Als Vorwand nutzten die Nationalsozialisten den Reichstagsbrand in der Nacht zum 27. Februar 1933, der den Kommunisten angelastet wurde. Weit über 10.000 Mitglieder der KPD wurden im Rahmen der Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933 im März-April 1933 verhaftet, gefoltert und in Konzentrationslager verschleppt. Wer nicht betroffen war, flüchtete ins Exil, vor allem nach Frankreich, in die Sowjetunion und in die Tschechoslowakei, oder er begann ein Leben im Untergrund. Der politische Widerstandskampf konzentrierte sich neben der Aufrechterhaltung und Neuorganisation der unflexiblen Parteistruktur vor allem auf die massenhafte Herstellung und Verbreitung von Flugblättern und Aufklärungsschriften. Diese trugen jedoch nicht zu einer Vergrößerung der Widerstandsbewegung gegen Hitler bei. Im Gegenteil, die riskante Verbreitung der Flugblätter in belebten Gegenden, Sprechchöre in Hinterhöfen und die Sabotage von NS-Veranstaltungen sowie die illegale Fortführung der Zeitung Die Rote Fahne und zahlreicher anderer Schriften verstärkten die Verfolgungsmaßnahmen des Regimes und brachten zahlreiche Kommunisten zwischen 1933 und 1936 um Freiheit und Leben, während die deutsche Öffentlichkeit das Schicksal der deutschen Kommunisten weitgehend ignorierte. Der kommunistische Widerstand wurde bis auf vereinzelte Gruppen aufgrund der erbarmungslosen Verfolgung des Regimes bis 1936 weitgehend zerschlagen. Der sture, verlustreiche Kurs der ins Ausland geflohenen Parteiführung demoralisierte und lähmte den kommunistischen Widerstand ebenso wie der 1939 geschlossene Hitler-Stalin-Pakt. Die Unzufriedenheit mit dem Kurs der beiden deutschen Arbeiterparteien KPD und SPD förderte die Bildung von linken Zwischengruppen und parteiunabhängig agierenden Zirkeln. Sie strebten einen gesamtdeutschen Widerstand gegen Hitler an und versuchten, Informationen über NS-Verbrechen zu verbreiten, um die in- und ausländische Öffentlichkeit gegen Hitler zu mobilisieren. Erfolg war keiner dieser Gruppen beschieden. Das Gedenken an den kommunistischen Widerstand prägte die Identität und das politische Bewusstsein der DDR. Prominente ermordete Kommunisten wie Ernst Thälmann wurden als Helden verehrt. Viele Straßen, Plätze und Einrichtungen in der DDR wurden nach ermordeten kommunistischen Widerstandskämpfern benannt. Bemerkenswertes: Widerstandsarbeit im Konzentrationslager. Die Kommunisten zählten zu den ersten KZ-Insassen. Durch ihre politischen Erfahrungen konnten sie wichtige Positionen als Funktionshäftlinge besetzen, um sich gegenseitig zu unterstützen und ihre Widerstandsarbeit nach Möglichkeit fortzusetzen. Sie beschafften Nahrung, versteckten Gefährdete, fälschten Listen und konnten so das Leben einzelner Genossen retten. Ihr Ziel war es, dieses Unrechtsregime zu überleben, um anschließend einen neuen sozialistischen Staat mit aufzubauen. Ein Ausdruck für diesen Selbstbehauptungswillen ist das Buchenwalder Manifest, in dem KZ-Häftlinge aus Buchenwald ihre Vorstellung über ein Deutschland nach Hitler darlegten. Im Einklang mit der Verfassung: Widerstand der Sozialdemokraten. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD, bekannte sich klar zur Idee der Demokratie, zur Weimarer Republik und ihrer Verfassung. Den Kommunismus, den Nationalsozialismus und die Monarchie lehnte sie ab. Die Zerschlagung der deutschen Sozialdemokratie war für Hitler ein wichtiges Ziel auf dem Weg in die Diktatur. Die ersten Maßnahmen nach der Machtergreifung richteten sich vor allem gegen den Schutzbund Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und SPD-nahe Vereine. Zahlreiche SPD-Abgeordnete wurden bedrängt, verhaftet oder verschleppt. Dennoch versuchten die Verbliebenen, die parlamentarische Arbeit aufrechtzuerhalten. So stimmten einzig die Sozialdemokraten am 23. März 1933 trotz der massiven Bedrohung gegen das Ermächtigungsgesetz. Der SPD-Politiker Otto Wels hielt an diesem Tag eine mutige Rede, in der er den Nationalsozialisten die Stirn bot und sich stellvertretend für seine Partei klar zu den Grundsätzen der Freiheit, Menschlichkeit und Gerechtigkeit bekannte. Die Sozialdemokraten unterschätzten die nationalsozialistische Gefahr und entwickelten kaum Strategien für einen Widerstand. Sie glaubten, dass der Nationalsozialismus keine Mehrheit in der Bevölkerung haben und mit legalen Mitteln zu bekämpfen sein würde. Der verfassungsmäßige Rechtsstaat sollte jedoch durch die NS-Diktatur bald außer Kraft gesetzt werden. Am 22. Juli wurde auch die SPD, die bei den Reichstagswahlen im März 1933 noch rund 30% der Stimmen erhalten hatte, verboten. Die meisten Anhänger versuchten, die Zeit der Diktatur unauffällig zu überdauern. Sie zogen sich ins Private zurück und wahrten ihre demokratischen Ansichten und Ideale innerhalb bestehender Freundes- und Bekanntenkreise. Dadurch blieben sie von Verfolgungsmaßnahmen verschont. Einige Sozialdemokraten schlossen sich aus Unzufriedenheit über die Passivität der SPD illegalen antifaschistischen Organisationen an. Die politisch aktiven Widerständler stammten hauptsächlich aus dem sozialistischen Umfeld und deren Jugendorganisationen, wie dem Reichsbanner, der Sozialistischen Arbeiterjugend und dem Arbeitervereinswesen. Ein Schwerpunkt dieser Widerstandsarbeit bestand darin, Informationen über die Verbrechen und Pläne der NS-Diktatur zu sammeln, um sie im In- und Ausland zu verbreiten. Die darin geäußerten Vorstellungen von den Ausmaßen der Schreckensherrschaft waren mitunter sehr realistisch. Die ins Exil geflohenen Parteivorstandsmitglieder, darunter auch Otto Wels, bildeten ab 1933 die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SOPADE, in Prag, ab 1938 in Paris. Ziel war der Aufbau einer Auslandsleitung, die Verwaltung der geretteten Parteivermögen, die Aufklärung der Deutschen durch Publikationen sowie die Unterstützung der illegalen Widerstandsarbeit in Deutschland. Die SOPADE wollte durch ihre Arbeit eine breite Volksfront gegen die NS-Diktatur mobilisieren und die internationale Öffentlichkeit zum offenen Protest bewegen. Diese Ziele erreichte sie nicht. Die sozialdemokratischen Widerstandsgruppen innerhalb Deutschlands wurden bis 1937 von der Gestapo weitgehend zerschlagen. Eine Volksfront gegen Hitler kam nie zustande. Auch im Ausland ließ sich vor Kriegsbeginn kein wirksamer Protest organisieren. In Deutschland verbliebene Persönlichkeiten der SPD wie Julius Leber, Wilhelm Leuschner, Theodor Haubach und Carlo Mierendorf gehörten am 20. Juli 1944 zum Kreis der Verschwörer um Graf Stauffenberg. Bemerkenswertes: Die Köpenicker Blutwoche. Schauplatz Berlin-Köpenick. In der Woche vom 21. bis 26. Juni 1933 drangen SA-Sturmtruppen mit Unterstützung der Gestapo und der Polizei gewaltsam in Wohnungen und Häuser mehrerer hundert namhafter NS-Gegner aus den Reihen der SPD, der Gewerkschaften und der KPD ein. Sie wurden in SA-Sturmlokale und in das Köpenicker Amtsgefängnis verbracht, schwer misshandelt und teilweise ermordet. Ihre Leichen wurden in mit Steinen beschwerten Säcken in den umliegenden Gewässern versenkt. Die Situation eskalierte, als Anton Schmaus, Sohn des SPD-Abgeordneten Johannes Schmaus, drei SA-Leute in Notwehr erschoss. Er konnte fliehen und stellte sich in der Hoffnung auf Schutz vor der SA-Willkür der Polizei. Anton wurde wenig später der SA ausgeliefert und ermordet, sein Vater noch am selben Abend im eigenen Haus erhängt. Noch heute erinnern Straßennamen, Gedenktafeln und eine Ausstellung am Ort des Terrors, dem ehemaligen Amtsgerichtsgebäude Köpenick in der Puchhahnstraße, an die schrecklichen Ereignisse. Liebe deinen Nächsten. Christen zwischen Anpassung und Widerspruch. Als Hitler im Januar 1933 an die Macht kam, gab es für die christliche Kirche kaum Grund zum Widerstand. Viele sahen dem Scheitern der ungeliebten Demokratie und auch dem zunehmenden Antisemitismus gleichgültig oder gar wohlwollend zu. Sie standen politisch gesehen meist dem konservativen Lager nahe und sahen zumindest vorerst keinen Grund zur Beunruhigung. Die Mehrheit der evangelischen Kirche versuchte unter dem Namen Deutsche Christen durch die Zusammenarbeit mit der NSDAP ihre Position zu stärken. Einzelne Gegner dieser Vereinigung schlossen sich 1933 zum Pfarrernotbund und 1934 zur Bekennenden Kirche zusammen. Sie wollten die Freiheit des Glaubens und Unabhängigkeit der kirchlichen Vereine verteidigen. Eine Übernahme des Arierparagraphen für die Kirche lehnten sie ab. Die heute bekanntesten Vertreter der Bekennenden Kirche sind Dietrich Bonhoeffer, der als Mitwisser der Verschwörung vom 20. Juli 1944 im KZ Flossenbürg auf Hitlers persönlichen Befehl ermordet wurde, sowie Martin Niemöller, der die KZ-Haft überlebte und 1945 durch das Stuttgarter Schuldbekenntnis die kritische Auseinandersetzung der Kirchen mit der NS-Zeit förderte. Auch unter den Katholiken regte sich anfangs kaum Widerstand. Durch das Reichskonkordat von 1933, einem Abkommen zwischen dem Vatikan und dem Deutschen Reich, waren Unabhängigkeit und Unantastbarkeit der katholischen Kirche scheinbar garantiert. Erst als durch den unbedingten Totalitätsanspruch innerkirchliche Aktivitäten, vor allem die Jugend- und Sozialarbeit, ebenso verboten wurden wie christliche Symbole in Schulen, und die zunehmende Umsetzung der Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten offenbar wurde, wandten sich einige Katholiken gegen Hitler. Ihre Wortführer waren der Münchner Erzbischof Michael von Faulhaber, der Berliner Bischof Konrad Graf von Preysing und Bischof Clemens Graf von Galen in Münster. Am 14. März 1937 veröffentlichte Papst Pius XI. Die Schrift »Mit brennender Sorge«, in der er die deutschen Katholiken dazu aufrief, an ihrem Glauben festzuhalten. Sein Nachfolger ab 1939, Pius XII., ist umstritten, da er trotz Informationen über den Massenmord an den Juden ab 1940 keine klare Position gegen die Verbrechen der NS-Diktatur bezog. Insgesamt verhielten sich die Mitglieder der beiden größten christlichen Kirchen also sehr unterschiedlich. Das Spektrum reicht von Begeisterung über mehrheitliche Anpassung bis zum offenen, aktiven Widerstand Einzelner. Anders verhielten sich kleinere christliche Religionsgemeinschaften wie die Zeugen Jehovas und die Quäker. Die Zeugen Jehovas, auch ernste Bibelforscher genannt, wurden gnadenlos verfolgt, weil sie aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen konsequent den Hitlergruß und den Kriegsdienst verweigerten. Die entschiedene Verweigerungshaltung der Zeugen Jehovas führte zu zahlreichen Verurteilungen wegen Wehrkraftzersetzung und Fahnenflucht. Über 10.000 der 25.000 deutschen Mitglieder wurden in Konzentrationslagern inhaftiert, etwa 2.000 überlebten diese Haft nicht. Die Gemeinschaft der Quäker bekennt sich zu Toleranz, Frieden und Gewaltlosigkeit. Obgleich die Quäker offenen Widerstand ablehnten, verhalf das Berliner Quäkerbüro im Stillen über 1.000 Verfolgten, vor allem konfessionslosen Juden, zur Flucht aus Deutschland. Auch Mitglieder anderer Widerstandskreise sahen in den ihnen vermittelten christlichen Normen und Werten einen Grund für ihr Eintreten gegen den Nationalsozialismus. So war der christliche Glaube für die Studenten der Weißen Rose ein wichtiger Bezugspunkt in der kritischen Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Regime. Bemerkenswertes. Unerschütterlich. Im Gegensatz zu Inhaftierten anderer christlicher Widerstandsgruppen wurden die Zeugen Jehovas im KZ mit einem speziellen Abzeichen, einem violetten Dreieck, versehen. In den Lagern blieben sie unter sich und hielten an ihrer Religion und ihrer Überzeugung fest. Sie zeigten unter den schwierigen Lebensbedingungen in den Lagern enormen Selbstbehauptungswillen und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Die besonderen Schikanen und Misshandlungen der SS ertrugen die Bibelforscher tapfer. Viele Mithäftlinge bewunderten ihre Standfestigkeit und Leidensfähigkeit. Die Zeugen Jehovas waren die einzigen, die eine Chance auf Entlassung hatten, indem sie ihren Glauben ablegten und das nationalsozialistische Regime anerkannten. Dennoch blieben sie in ihrer Überzeugung unerschütterlich. Attentat auf Hitler. Elsass Alleingang. Es ist der Abend des 8. November 1939. Adolf Hitler sowie einige hochrangige NS-Größen haben sich im Bürgerbräukeller in München versammelt, um gemeinsam den Jahrestag des Hitlerputsches von 1923 zu begehen. Nach einer unerwartet früh begonnenen und kurzen Rede verlässt Hitler samt Gefolgschaft gegen 21.07 Uhr den Saal. Er will noch am Abend nach Berlin zurückkehren. Um 21.20 Uhr explodiert neben dem Rednerpult eine Bombe. Bilanz: 8 Tote, über 60 Verletzte. Bereits um 20.45 Uhr wird der 36-jährige Kunstschreiner Johann Georg Elser beim Versuch des illegalen Grenzübertritts in die Schweiz festgenommen. In seinen Taschen befinden sich auffällige Metallteile und Notizen über Munitionsherstellung. Als die Beamten der Grenzstation gegen Mitternacht per Funk über das Attentat informiert werden, schöpfen sie Verdacht und überstellen Elser der Gestapo in München. Anfangs leugnet er. Nach Verhören, Folter und unterdrückender Beweislast legt er schließlich ein umfassendes Geständnis ab. Sein Motiv? Er wollte durch die Beseitigung der führenden Nationalsozialisten den drohenden europäischen Krieg und das damit verbundene Blutvergießen verhindern. Die Liste der gescheiterten Attentate auf Hitler ist lang. Zwischen 1921 und 1945 gab es über 40 mehr oder weniger gut geplante Versuche, Adolf Hitler zu töten und damit dem Nationalsozialismus ein Ende zu setzen. In der nationalsozialistischen Propaganda wurden die gescheiterten Attentate ausgenutzt. Man sprach von Vorsehung und der Unverwundbarkeit des Führers. Tatsächlich war der stets gut bewachte Führer äußerst misstrauisch und zeitweise von Verfolgungswahn befallen. Deshalb ließ er selbst vage Verdächtigungen gnadenlos durch die Gestapo verfolgen und änderte darüber hinaus oft kurzfristig Pläne, Routen, Aufenthaltsorte und Verhaltensweisen. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor für Attentäter waren die Denunziation, der Verrat oder die Beschuldigung durch freiwillige und unfreiwillige Mitwisser und Helfer. Für Elser bestand diese Gefahr nicht, er war ein Einzeltäter. Systematisch, zielstrebig und ohne Unterstützung verfolgte er seit dem Ausbruch des Krieges seinen Plan. Er beschaffte sich Sprengstoff, konstruierte eine Bombe mit Zeitzünder, hüllte in nächtelanger Arbeit eine Säule neben dem Rednerpult aus, und organisierte seine Flucht. Die Verhörprotokolle Elsas sind erhalten und geben detaillierte Auskunft über Vorgehensweise und Motivation. Obwohl sein Geständnis schlüssig war, wurden sämtliche Familienangehörige, Freunde und Bekannte in sogenannte Sippenhaft genommen. Der Attentäter Elser wurde zwischen 1940 und 1945 als schwerbewachter Sonderhäftling in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau gefangen gehalten. Am 9. April 1945 erschoss man ihn, kurz vor der Befreiung durch die Alliierten, auf Weisung von höchster Stelle im Konzentrationslager Dachau. Der Einzeltäterschaft Elsass standen sowohl die NS-Führung als auch die Opposition, ja die gesamte in- und ausländische Öffentlichkeit äußerst skeptisch gegenüber. Während die NS-Führung den britischen Geheimdienst für das Attentat verantwortlich machte, glaubten die Gegner des Hitler-Regimes an ein von den Nationalsozialisten selbst inszeniertes Ereignis. Auch nach 1945 hielt sich hartnäckig das Gerücht, Elser sei ein Propagandawerkzeug der Nationalsozialisten gewesen. Seine Weitsicht, die moralisch-politische Standfestigkeit sowie der Umstand, dass er keiner Organisation und Partei angehörte und eine so gefährliche und aufwendige Unternehmung allein zu Wege gebracht hat, wurden oft bezweifelt. Erst nach dem Auftauchen der Verhörprotokolle Elsers in den 1960er Jahren setzte die Anerkennung Elsers als Persönlichkeit des deutschen Widerstands ein. Heute begegnen viele seiner entschlossenen, einsamen Tat mit großem Respekt. Bemerkenswertes. Fachmännisch hervorragende Arbeit. Um unauffällig an Sprengstoff für seine selbstgebaute Bombe zu kommen, nahm der talentierte Handwerker Elser zunächst eine Stellung in einer Fabrik an. Hier gelang es ihm, nach und nach in einem Koffer mit doppeltem Boden 250 Pressstücke Pulver zu entwenden. Später bemühte er sich um eine Hilfsarbeiterstelle in einem Steinbruch, wo er weiteren Sprengstoff organisierte und zusätzliche Kenntnisse in der Sprengstofftechnik erwarb. Seine Freizeit widmete er der Konstruktion der Bombe. Die ermittelnde Sonderkommission sollte später feststellen, dass fachmännisch hervorragende Arbeit geleistet worden ist. Mit dem Mut der Verzweiflung. Gegenwehrversuche der Verfolgten. Auch Angehörige der brutal verfolgten Minderheiten leisteten dem Hitler-Regime Widerstand. Ihre Möglichkeiten waren aufgrund der Ausgrenzungs- und Verfolgungsmaßnahmen stark eingeschränkt. Durch kulturelle Aktivitäten, Durchführung heimlicher Gottesdienste religiöser Gruppen, gegenseitige Unterstützung und Solidarität sowie den Austausch von Informationen setzte man sich gegen die Isolation zur Wehr. Diese Aktionen waren wichtige seelisch-moralische Stützen. Sie vermochten den Lebenswillen der Verfolgten zu stärken. Am 27. Februar 1943 versammelten sich an die 200 Personen, überwiegend Frauen, vor dem Sammellager in der Berliner Rosenstraße 2 bis 4 und forderten lautstark: Gebt uns unsere Männer heraus! Ihre bis dahin durch die Ehe mit arischen Partnern geschützten jüdischen Angehörigen wurden in diesem Gebäude gefangen gehalten. Ihnen drohte der Abtransport in die Konzentrationslager. Aus dieser verzweifelten Situation heraus entstand spontaner öffentlicher Protest. Die Frauen ließen sich durch die Drohungen der mit Maschinengewehren bewaffneten SS nicht beirren und hielten über mehrere Tage die Stellung vor dem Gebäude. Die NS-Führung war völlig überrascht. Man fürchtete Unruhen in der Bevölkerung und eine Ausweitung des Protestes. Die Frauen der Rosenstraße hatten schließlich Erfolg. Am 6. März wurden ihre Angehörigen freigelassen. In Konzentrationslagern gelang es einigen Zwangsarbeitern unter Einsatz ihres Lebens, die Rüstungsindustrie und damit den Krieg durch Sabotage zu behindern. Darüber hinaus versuchte man, Informationen über die Lager nach draußen zu bringen, um die Öffentlichkeit auf die Verbrechen des Regimes aufmerksam zu machen. Schon 1933 berichteten geflohene Häftlinge im Ausland über die Gräueltaten der Nationalsozialisten. Trotz oder besser gesagt wegen der aussichtslosen Situation denn jede offene Form von Widerstand bedeutete den sicheren Tod, sind Aufstände in Konzentrations- und Vernichtungslagern sowie Ghettos, beispielsweise in Treblinka, Sobibór, Białystok und Auschwitz, belegt. Der Aufstand im Warschauer Ghetto zählt zu den bekanntesten Gegenwehrversuchen. Als die SS im Juli 1942 mit der massenhaften Deportation begann, wurde den dort unter grausamen Bedingungen lebenden Juden bald klar, sie sollten endgültig vernichtet werden. Von den über 400.000 Bewohnern waren im April 1943 nur noch 60.000 verblieben. Sie wollten sich in dieser aussichtslosen Situation nicht wie die Lämmer zur Schlachtbank führen lassen. Am 19. April trafen die Besatzer völlig unerwartet auf den bewaffneten Widerstand schlecht ausgerüsteter jüdischer Kampfgruppen. Erst am 16. Mai wurde der Aufstand, bei dem auch mehrere SS-Männer ihr Leben ließen, mit der Sprengung der Synagoge für beendet erklärt. Einigen jüdischen Kämpfern gelang die Flucht in die Wälder, wo sie zum Teil ihren Kampf als Partisanen fortsetzten. Widerstand auf breiter Front konnte sich unter den systematisch verfolgten Minderheiten nicht herausbilden. Man war oft allzu optimistisch und wartete ab, wie die Dinge sich entwickeln würden. Das Ausmaß und die Totalität der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik waren kaum vorstellbar. Man hoffte vielmehr darauf, Mittel und Wege zu finden, die Zeit unauffällig zu überdauern, oder vertraute auf Menschlichkeit, Mitgefühl und Rechtsempfinden der deutschen Bevölkerung. Hinzu kamen Meinungsverschiedenheiten innerhalb der eigenen und Vorbehalte gegen andere verfolgte Gruppen. Von einer tatsächlichen Gegenwehr der Verfolgten kann deshalb nur vereinzelt und vor allem nach Kriegsbeginn gesprochen werden. Bemerkenswertes: Als Opfer der Diktatur lange nicht anerkannt. Zwei Fallbeispiele: Den insgesamt 54.000 homosexuellen NS-Opfern blieb die Anerkennung und Entschädigung nach 1945 gänzlich verwehrt. Bis 1969 galt das nationalsozialistische Sonderstrafrecht gegen Homosexuelle in der Bundesrepublik weiter. Überlebende homosexuelle KZ-Häftlinge waren demzufolge vorbestrafte Kriminelle und erhielten keine staatliche Unterstützung. Erst 2002 entschuldigte sich der Deutsche Bundestag offiziell bei den Homosexuellen. Die in Deutschland lebende Minderheit der Sinti und Roma wurde von den Nationalsozialisten seit 1933 systematisch ausgegrenzt und verfolgt. Dem Rassenwahn fielen 500.000 sogenannte Zigeuner in ganz Europa zum Opfer. Nach langwierigen öffentlichen Diskussionen über die Rechtmäßigkeit ihrer Verfolgung als Kriminelle und Asoziale wurden sie 1985 offiziell als rassistisch verfolgte Minderheit des Terrorregimes anerkannt. Edelweiß-Piraten und Swing-Jugend. Die totale Kontrolle über die Jugend, über ihre Erziehung, Bildung und Freizeitgestaltung zu erlangen, war von Beginn an ein Hauptziel des nationalsozialistischen Regimes. Dafür wurden der Staatsjugendverband Hitlerjugend, HJ, und der Bund Deutscher Mädel, BDM, geschaffen. Alle anderen Jugendverbände wurden entweder in diese eingegliedert oder verboten. Sich der HJ oder dem BDM zu verweigern und weiterhin in den nun illegalen Verbänden zu verbleiben, hatte schwerwiegende Folgen. Anfangs leisteten vor allem die Jugendverbände der Kommunisten und Sozialisten sowie Teile der bündischen Jugend aktiven Widerstand. Mitglieder dieser Gruppierungen wurden gnadenlos verfolgt. Sie landeten in Gefängnissen und Konzentrationslagern, lebten im Untergrund oder im Exil. Die katholischen Jugendverbände wurden zunächst nicht verboten, durften sich aber ab 1935 nur noch zu religiösen Zwecken versammeln. Neben den bestehenden Verbänden bildeten sich nach und nach auch neue Gruppierungen, die zum Teil erst durch konkrete Erfahrungen mit dem nationalsozialistischen Herrschaftssystem ablehnende Haltungen entwickelten. Hierzu zählen auch die sogenannten Edelweiß-Piraten. Diese informellen Gruppen in bündischer Tradition gab es ab 1938 vor allem im Rhein-Ruhr-Gebiet. Ihre Mitglieder, meist zwischen 14 und 17 Jahre alt, stammten vorwiegend aus der Arbeiterschaft. Sie sehnten sich nach einer freien Jugend abseits vom militärisch-ideologischen Drill der HJ und dem schwierigen, einengenden Kriegsalltag. Reisen per Anhalter, Zeltlager und Wanderungen, gemeinsames Singen und Tanzen waren Ausdruck ihres Strebens nach Freiheit und Unabhängigkeit. Andere schwänzten den Dienst in der HJ oder provozierten den Rauswurf. Diskriminierung und Schwierigkeiten in der Schule oder bei der Suche nach einer Lehrstelle verstärkten oft die Ablehnung gegenüber dem Nationalsozialismus. So gab es zahlreiche Schlägereien und Auseinandersetzungen zwischen Edelweißpiraten und Hitlerjugend. Einige Gruppen hörten feindliche Sender, verfassten und verbreiteten antifaschistische Flugblätter oder schrieben Parolen wie »Nieder mit Hitler« an Häuserwände und Züge. Aus dem Wunsch nach freier Entfaltung wurde offene Ablehnung und Kritik am NS-Regime. Noch weiter ging die Kölner Edelweißgruppe aus dem Arbeiterbezirk Ehrenfeld um den geflohenen KZ-Häftling Hans Steinbrink. Sie versteckten Juden, Zwangsarbeiter und Deserteure, verübten bewaffnete Aktionen gegen die Gestapo und NS-Funktionäre sowie mehrere Überfälle und Diebstähle. Der jüngste der Gruppe, Bartholomäus Schink, war gerade 16 Jahre alt, als er und 12 weitere Mitglieder im Oktober 1944 festgenommen, von der Gestapo schwer misshandelt und am 10. November 1944 ohne Gerichtsverfahren öffentlich gehängt wurden. Ihre Anerkennung als Widerstandskämpfer erfolgte nach langem Ringen erst 2005. Auch gegen eine andere Jugendbewegung ging das Regime mit aller Härte vor. Die ursprünglich unpolitische Swing-Jugend, die vor allem aus dem gehobenen Bürgertum kam, lebte in Großstädten wie Berlin und Hamburg. Ihr Verbrechen? Sie liebten angloamerikanischen Jazz und Swing, was als undeutsch verpönt war, trugen längere Haare und lässige Kleidung, trafen sich zum Tanzen in Clubs und Cafés. Das passte ganz und gar nicht in die NS-Ideologie. 1941 wurden mehrere hundert Jugendliche in Gefängnisse und Konzentrationslager verschleppt, der Swing streng verboten. Einige Anhänger begannen nun, sich politisch mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Sie verteilten antifaschistische Flugblätter und nahmen an Widerstandsaktionen teil. So wurden durch den NS-Terror aus unpolitischen Jugendlichen Oppositionelle. Bemerkenswertes: Zwangsarbeit statt Swingmusik. Jugend im KZ. Das Jugend-KZ Moringen bei Göttingen wurde als erstes Jugendschutzlager speziell für männliche Heranwachsende zwischen 13 und 22 Jahren im August 1940 eingerichtet. 1942 entstand ein weiteres Jugend-KZ in der Uckermark, Brandenburg, für weibliche Jugendliche. In den beiden Lagern waren insgesamt 3000 in- und ausländische Jugendliche aus unterschiedlichsten Gründen inhaftiert. Verweigerung des Dienstes in der HJ oder im BDM, oppositionelles Verhalten und Widerstand, Wehrkraftzersetzung, politische Vergehen der Eltern, Sippenhaft, religiöse und rassische Gründe, Homosexualität, Behinderungen und psychische Krankheiten sowie Kriminalität und Asozialität. Die Jugendlichen mussten unter menschenunwürdigen Bedingungen harte Zwangsarbeit leisten, waren dem Terror der SS ausgeliefert und litten an Hunger und mangelnder Hygiene. Aus tiefster Überzeugung: Widerstand der Weißen Rose und der Gruppe um Herbert Baum. Es lebe die Freiheit, soll der Student Hans Scholl am 22. Februar 1943 gerufen haben, bevor er im Gefängnis München-Stadelheim durch das Fallbeil den Tod fand. Kurz zuvor waren seine Schwester Sophie und sein Freund Christoph Probst, dreifacher Familienvater, auf dieselbe Art um ihr junges Leben gebracht worden. Der Grund? Hochverrat und Wehrkraftzersetzung. Zusammen mit Alexander Schmorell, Willi Graf und Professor Kurt Huber, die in einem zweiten Prozess gegen 14 weitere Beteiligte am 19. April 1943 ebenfalls zum Tode verurteilt wurden, bildeten sie den Kern der Weißen Rose. Der studentische, aus dem Bildungsbürgertum stammende Freundeskreis entwarf, vervielfältigte und verbreitete unter dem Namen Weiße Rose zwischen Juni 1942 und Februar 1943 insgesamt 6 antifaschistische Flugblätter in München und anderen Städten. Die ersten 4 Flugblätter, die in literarischer Sprache an christlich-humane, moralische Grundsätze appellierten, richteten sich gezielt an die städtische Oberschicht. Die geistige Elite wurde zum passiven Widerstand gegen das Hitlerregime aufgerufen. Durch den Kriegsdienst der Medizinstudenten Hans Scholl, Willi Graf und Alexander Schmorell an der Ostfront wurde die Aktivität des Freundeskreises 1942 unterbrochen. Die Kriegserfahrung prägte und bestärkte die jungen Menschen. Sie setzten ihre Widerstandsarbeit fort und riefen nun die gesamte Bevölkerung mit dem Verweis auf die Katastrophe von Stalingrad und die aussichtslose Kriegslage zum aktiven Widerstand gegen Hitler auf. Beim Verteilen von Flugblättern im Lichthof der Universität München wurden Hans und Sophie Scholl am 18. Februar 1943 vom Hausmeister festgehalten und der Gestapo ausgeliefert. Bei den Verhören und vor Gericht zeigten die Mitglieder der Weißen Rose große Stärke. Sie bekannten sich zu ihrer Tat und traten bis zuletzt für ihre antifaschistische Überzeugung ein. Nachrichten über den bis heute sehr bekannten Widerstand der Weißen Rose drangen auch ins Ausland. Zu den entschiedenen Gegnern der Nazi-Diktatur gehörte auch die weniger bekannte Gruppe um Herbert Baum in den Berliner Arbeiterbezirken, die im Kern ähnliche Ziele verfolgte wie die Weiße Rose. Sie wollte sich gegen das verbrecherische Regime und deren Ideologie, gegen Krieg, Hetze und Rassenwahn zur Wehr setzen. Ihre jüdischen Begründer, die späteren Ehepaare Herbert Baum und Marianne Kohn, sowie Martin Kochmann und Sala Rosenbaum, initiierten zwischen 1933 und 1942 zahlreiche Widerstandsaktionen. Dazu gehörten antifaschistische Klebezettel und Malaktionen, Herstellung und Verbreitung von antifaschistischen Flugblättern, Solidaritätsaktionen und Hilfe für Verfolgte, die ideologische, kulturelle und politische Schulung der jüdischen Jugend sowie Anwerbung ausländischer Zwangsarbeiter für den Widerstand. Die Gruppe um Herbert Baum wuchs bis 1941 auf ca. 100 Mitglieder an. Höhe und Endpunkt ihrer Widerstandsarbeit war der unter den Mitgliedern sehr umstrittene Brandanschlag auf die antibolschewistische NS-Propaganda-Ausstellung »Das Sowjetparadies« am 18. Mai 1942. Der Brand wurde rasch entdeckt und die geringfügigen Schäden noch in der Nacht beseitigt. Gegen die Täter schlug die Gestapo bereits am 22. Mai 1942 mit erbarmungsloser Härte zu. In den folgenden Monaten wurden über 20 Mitglieder der Baumgruppe verhaftet, von der Gestapo gefoltert, zum Tode verurteilt und schließlich im Gefängnis Berlin-Plötzensee durch das Fallbeil hingerichtet. Im Zusammenhang mit Herbert Baum verbreitete sich das Gerücht, die Nazis hätten aus Rache für den jüdischen Widerstand 500 Berliner Juden festgenommen und 250 davon sofort erschossen. Aktion 500. Bemerkenswertes. Und ihr Geist lebt trotzdem weiter. Unter diesem Titel verbreiteten die Münchner Studenten Hans Leipelt und Marie-Louise Jahn das letzte Flugblatt der Weißen Rose nach der Hinrichtung ihrer Mitglieder weiter. Obwohl sie keines der Mitglieder der Weißen Rose persönlich kannten, waren sie von ihrem Flugblatt so tief beeindruckt, dass sie deren Widerstandsarbeit auch unter Lebensgefahr fortführen wollten. Darüber hinaus organisierten die beiden Chemiestudenten für die nun mittellose Witwe von Professor Huber Spendengelder, wofür das Paar und 7 weitere Helfer im Oktober 1943 denunziert und von der Gestapo verhaftet wurden. Hans Leipelt verurteilte das NS-Regime 1944 zum Tode. Marie-Louise Jahn, die 12 Jahre Zuchthaus erhielt, wurde im April 1945 von den Amerikanern befreit. Wieder den Eid für das Gewissen. Militärischer Widerstand. Die deutsche Reichswehr stand der nationalsozialistischen Bewegung zunächst positiv gegenüber. Sie erwartete, dass in einem von Hitler geführten autoritären Staat das Militär wieder eine zentrale Rolle spielen würde. Die Mitglieder der Reichswehr, deren Elite überwiegend aus dem Adel und dem Großbürgertum stammte, waren größtenteils nationalkonservativ, antidemokratisch und monarchistisch eingestellt. So unterstützte die Reichswehr Hitler in der Ausschaltung der linken Kräfte sowie bei der Entmachtung der SA. Ab 1934 schworen alle Soldaten ihren Eid nun anstatt auf Volk und Vaterland auf Hitler persönlich. Deshalb sahen viele Soldaten später keine Möglichkeit, den nationalsozialistischen Verbrechen entgegenzutreten. Nur wenn der Führer ums Leben käme, würde die Reichswehr, von ihrem Eid entbunden, das Regime bekämpfen können. Erste Stimmen gegen Hitler erhoben sich innerhalb des Militärs, als deutlich wurde, dass Deutschland zielstrebig in einen neuen Krieg steuerte. Das Regime reagierte, indem es zurückhaltende und kritische Militärs durch überzeugte Anhänger ersetzte. Entscheidend für die negative Haltung war vor allem die Überzeugung, dass der von Hitler angestrebte Krieg unweigerlich in einer Niederlage mit katastrophalen Folgen enden würde. Außerdem verfolgten die Betreffenden die Entwicklungen in der nationalsozialistischen Kirchen-, Rechts- und Judenpolitik mit wachsender Sorge. Zentrale Persönlichkeiten im oppositionellen Militär waren Generaloberst Ludwig Beck und General Hans Oster. Gemeinsam mit dem zivilen Widerstandskreis um Karl Friedrich Gördeler setzten sie sich ab 1937 für den Sturz des Hitlerregimes ein. Auch zum Kreisauer Kreis um Graf von Moltke standen die oppositionellen Militärs in Kontakt. Zunächst versuchte die militärische Elite vergeblich, durch ihre Position Einfluss auf die nationalsozialistische Politik zu nehmen. Schließlich sahen verschiedene Regimegegner unter den Militärs in einem Attentat auf Hitler und einem Militärputsch die einzige Lösung. Die zwischen 1938 und 1944 geschmiedeten Pläne konnten wegen ungünstiger Umstände und der außenpolitischen Erfolge nicht in die Tat umgesetzt werden oder scheiterten. Gerade die anfänglichen militärischen Erfolge an der Front ließen viele Kritiker verstummen und entzogen der militärischen Opposition die Basis. Im Juli 1944 entschloss sich ein Kreis von Verschwörern um Oberst Graf von Stauffenberg zum Attentat. Die deutsche Niederlage war zu diesem Zeitpunkt bereits absehbar. Eine schnelle Beendigung des verlustreichen Krieges und bessere Ausgangsbedingungen für die Friedensverhandlungen mit den Alliierten waren die wichtigste Motivation. Darüber hinaus ging es für die Verschwörer darum, vor der Welt und vor der Geschichte den entscheidenden Wurf gewagt zu haben, denn sie empfanden angesichts der Verbrechen des NS-Regimes eine moralisch-ethische Verantwortung. Am 20. Juli 1944 explodierte gegen 12.45 Uhr während einer Lagebesprechung in der Wolfsschanze, dem Führerhauptquartier in Ostpreußen, eine Bombe. Stauffenberg, der die Bombe im Raum positioniert hatte, beobachtete die Explosion und entkam anschließend nach Berlin. Er hielt das Attentat für geglückt und gab das Signal für den geplanten Militärputsch Operation Walküre. Doch die Aktion lief nur schleppend an, da die Nachrichten aus der Wolfsschanze widersprüchlich waren. Tatsächlich hatte Hitler das Attentat nur leicht verletzt überlebt. Stauffenberg wurde noch in derselben Nacht in Berlin erschossen. Weitere Beteiligte wurden bis in das Kriegsende hinein verurteilt und hingerichtet. Bemerkenswertes: Vom historischen Schauplatz zur Gedenkstätte für die Opfer des deutschen Widerstands. Der Bendlerblock. Der Bendlerblock war Ort der militärischen Verschwörung. Viele Mitglieder des militärischen Widerstands, darunter ab 1943 auch Stauffenberg, hatten dort ihren Arbeitsplatz beim Oberkommando der Wehrmacht oder dem Allgemeinen Heeresamt. Von hier aus versuchten die Verschwörer verzweifelt, die Operation Walküre in Gang zu setzen. Hier wurden sie verhaftet und in der Nacht nach dem Attentat im Hof hingerichtet. Im Berliner Bendlerblock ist heute die Gedenkstätte Deutscher Widerstand beheimatet. Hier befindet sich neben dem Ehrenhof für die erschossenen Offiziere des 20. Juli 1944 auch eine sehenswerte Ausstellung über den gesamten deutschen Widerstand gegen das Dritte Reich. www.gdw-berlin.de Viele kehrten nie zurück. Widerstand und Exil. Die erste offizielle Ausbürgerungsliste der Nationalsozialisten vom 1. September 1933 repräsentierte die Prominenz der Weimarer Republik aus Politik, Literatur, Wissenschaft, Kunst und Pressewesen. Leon Feuchtwanger, Otto Wels, Heinrich Mann, Alfred Kerr, Kurt Tucholsky, Rudolf Breitscheid, Ernst Toller. Führende Persönlichkeiten der Republik, überzeugte Demokraten, Kommunisten und zahlreiche Intellektuelle lehnten die neuen Machthaber von Beginn an offen ab. Durch ein von Hitler erlassenes Gesetz von 1933 wurden unliebsamen Personen Staatsbürgerschaft und Vermögen entzogen. 39.000 Mal kam dieses Unrecht zur Anwendung. Besonders Juden waren durch die Rassenpolitik der NSDAP bedroht. 270.000 flohen von 1933 bis zum Auswanderungsverbot 1941 aus Deutschland. Sie zerstreuten sich über den ganzen Globus. Frankreich, die Tschechoslowakei, die Schweiz, Schweden, Amerika, Russland, die Türkei, Südamerika, Australien, China, Palästina und andere Länder. Viele Flüchtlinge kamen nie zurück. Das vorübergehende Exil wurde zur dauerhaften Emigration. Der Weggang aus Deutschland brachte für die Betroffenen zahlreiche Probleme mit sich. Die Sprache, die Kultur, das fehlende soziale Umfeld, die Sorge um Zurückgelassene, Einsamkeit, Arbeitslosigkeit und finanzielle Probleme machten das Leben in der Fremde oft schwer. Als Flüchtlinge in der Regel nur geduldet, aber als Bürger keineswegs anerkannt, hatten sie häufig nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, durch Arbeit den Lebensunterhalt zu verdienen. Gemeinsame Widerstandsaktionen der politisch, rassisch, religiös oder kulturell Verfolgten gab es aufgrund der unterschiedlichen Interessen und Ansichten kaum. Ebenso wenig gelang es den Deutschen im Ausland, eine Exilregierung zu bilden, um das andere Deutschland vor der Welt wirksam zu vertreten. Dennoch sahen Flüchtlinge den politischen Entwicklungen in der Heimat nicht tatenlos zu. So versuchten sie in den Anfangsjahren durch die Veröffentlichung von Schriften, darunter auch Berichte geflohener KZ-Häftlinge, über das verbrecherische Regime aufzuklären. Die Warnungen verhallten anfangs im Nichts. Die Weltöffentlichkeit war entweder ebenso wie die Deutschen in Hitlers Bann gezogen oder verhielt sich abwartend neutral. Einige, vor allem politische Organisationen, unterstützten den inländischen Widerstand und schickten sogar einzelne Mitglieder, so auch Willy Brandt, mit falschem Namen zurück ins Reich. Andere halfen Verfolgten vom Exil aus bei der Flucht oder kümmerten sich um Neuankömmlinge. Durch den Einmarsch der deutschen Truppen in die Tschechoslowakei 1939 und nach Frankreich 1940 verschlechterte sich die Situation der Flüchtlinge. Die beiden Hochburgen des sicher geglaubten Exils, Paris und Prag, boten keinen Schutz mehr. Die oft dramatische Suche nach einer Zuflucht begann. Viele Flüchtlinge fielen in Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg dem NS-Regime, vor dem sie geflohen waren, erneut zum Opfer. Bei Kriegseintritt der Alliierten meldeten sich deutsche Exilanten, wie der Schriftsteller Stefan Heim, freiwillig zum Kriegsdienst gegen das NS-Regime und leisteten durch ihre Sprach- und Ortskenntnisse wichtige Beiträge. Nach 1945 engagierten sich Heimkehrer für den demokratischen Wiederaufbau Deutschlands und die Entnazifizierung, vor allem in der Politik und im Justizwesen. Das Verhältnis der ins Exil Geflohenen zur deutschen Bevölkerung und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit blieben jedoch schwierig. Bemerkenswertes: Der Spanische Bürgerkrieg. Deutsche kämpfen gegen Deutsche. Im Spanischen Bürgerkrieg 1936 bis 1939 standen die Anhänger der gewählten republikanischen Regierung Spaniens dem faschistischen Franco-Regime gegenüber. Frankreich und England blieben neutral. Die Diktatoren in Deutschland und Italien unterstützten General Franco, die Sowjetunion die Republikaner. Auch etwa 5000 deutsche Widerstandskämpfer, vor allem Kommunisten und Sozialdemokraten, schlossen sich internationalen Brigaden an und zogen gegen den Faschismus in den Krieg. Sie sahen in Franco einen Verbündeten Hitlers und hofften, durch ihren Einsatz die faschistische Bewegung Europas entscheidend zu schwächen. Der Krieg endete mit dem Sieg General Francos und der Niederlage der Spanischen Republik. 1500 bis 2000 deutsche Oppositionelle ließen ihr Leben. Das andere Deutschland war tief erschüttert. Was damals keiner ahnte, Francos Diktatur sollte 39 Jahre bestehen bleiben. Widerstand in den besetzten Gebieten, die Résistance in Frankreich und die Partisanenbewegung in Weißrussland. Für viele Franzosen war der Waffenstillstand vom 22. Juni 1940 im Wald von Compiègne eine Schmach. Für die Deutschen war es die lang ersehnte Rache für den Versailler Vertrag. Frankreich wurde geteilt. Zwei Drittel des Landes, darunter Paris und die wichtigsten Industriegebiete, fielen unter deutsche Besatzung, während der Süden formell unabhängig blieb und vom rechtskonservativen Vichy-Regime verwaltet wurde. Der damalige Oberst und spätere französische Präsident Charles de Gaulle verfasste im Londoner Exil einen Aufruf, der am 18. Juni 1940 gesendet wurde. Frankreich hat eine Schlacht verloren, aber Frankreich hat nicht den Krieg verloren. Die politische Kultur, Nationalstolz und die republikanische Tradition sollten prägend für die französische Widerstandsbewegung, die Résistance, sein. Die Gestapo ging gegen die französische Résistance mit der gleichen Härte vor wie gegen den deutschen Widerstand und verschleppte die Beteiligten in Gefängnisse, Arbeits- und Konzentrationslager im Reich. Einige französische Kolonien und dort stationierte Truppen des Militärs schlossen sich der von de Gaulle begründeten Bewegung Freies Frankreich an. Zusammen mit den Truppen der französischen Résistance marschierten sie schließlich an der Seite der Alliierten in Deutschland ein. Auch wenn die Befreiung Frankreichs erst 1944 durch die Landung der Alliierten in der Normandie gelang, so hat die Résistance wichtige Beiträge zum Überleben bedrohter Personengruppen und zum Aufrechterhalten einer eigenständigen politischen Kultur geleistet. Nach dem Einmarsch der Deutschen in Weißrussland am 22. Juni 1941 flüchteten Teile der Roten Armee ebenso wie Zivilisten in die Wälder und bildeten dort auf Anregung und mit der Unterstützung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei in Moskau Widerstandsgruppen, sogenannte Partisanenverbände. Durch die Zwangsmaßnahmen, Massenerschießungen und Deportationen der deutschen Besatzer verstärkte sich die Zahl rasch von 73.000 Partisanen 1942 auf 374.000 Partisanen und 91.000 zivile Waldbewohner 1944. Sie waren unterschiedlicher Herkunft, Weißrussen, Russen, Juden, Polen und andere. Gemeinsam war allen der Wille zu überleben, sowie der Hass auf die deutschen Besatzer und die Kollaborateure, also Einheimische, die sich mit den Nationalsozialisten verbündeten und ihre Verbrechen unterstützten. Das Leben im Wald war hart. Die Partisanen waren unentwegt auf der Suche nach Nahrung, Waffen und sicheren Lagerplätzen, die sie häufig wechselten, um nicht von den Deutschen entdeckt zu werden. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Partisanenverbänden war nicht immer harmonisch. Schließlich konkurrierten sie miteinander um die knappen Ressourcen. Militärische Operationen und Sabotageakte gegen die Deutschen gab es daher nur vereinzelt. Einer jüdischen Partisanengruppe, den sogenannten Bielski-Partisanen in den Nalibotska-Wäldern, gelang etwas Außergewöhnliches. Ihre Anführer, die Brüder Tuvia, Asael und Malbin Bielski, wollten retten, nicht töten. Vor allem Tuvia sah in der Rettung möglichst vieler die sinnvollste Form des Widerstands gegen die Deutschen. Durch unermüdlichen Einsatz und geschicktes Taktieren der Bielski-Gruppe konnten 1200 Juden den Holocaust in den Nalibotska-Wäldern überleben. Das von Tuvia verfolgte Prinzip der Gewaltlosigkeit und die Aufnahme von Frauen, Kindern und Alten, die am Ende etwa 75% ausmachten, waren auch in der Gruppe selbst nicht unumstritten. Andere Partisanenverbände nahmen hauptsächlich gesunde, wehrfähige junge Männer auf, um sich nicht unnötig mit der Versorgung von Hilflosen zu belasten. Bemerkenswertes: Hitlers Geheimbefehl NN. Infolge eines Geheimbefehls vom 7. Dezember 1941, dem sogenannten Nacht- und Nebelerlass, verschwanden etwa 7000 Personen spurlos aus den besetzten Gebieten, vor allem aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden. Sie standen unter dem Verdacht, Widerstand gegen die deutsche Besatzung geleistet zu haben und wurden auf Hitlers Befehl von der Gestapo heimlich nach Deutschland verschleppt und dort abgeurteilt oder ohne Urteil ins KZ eingeliefert, während die Angehörigen keinerlei Auskunft über ihr Schicksal erhalten durften. Dies sollte der Abschreckung dienen. Die Häftlingskleidung der als Systemgegner eingestuften Nacht- und Nebelhäftlinge wurde mit dem zusätzlichen Abzeichen NN versehen. Sie waren damit besonders harten Haftbedingungen ausgesetzt. Bedeutende Personen des deutschen Widerstands: Die Geschwister Hans und Sophie Scholl. Hans, geboren am 22. September 1918, und seine Schwester Sophie, geboren am 9. Mai 1921, wuchsen in einer liberalen, an christlich-humanistischen Werten orientierten gutbürgerlichen Familie mit drei weiteren Geschwistern auf. Hans, der sehr charismatisch und selbstbewusst war, schloss sich gegen den Willen der Eltern 1933 zunächst dem Ulmer Jungvolk der HJ an, wo er in Kontakt mit der ehemals bündischen Jugend kam. Auch seine Schwester Sophie trat dem Bund Deutscher Mädel BDM bei und begeisterte sich für die bündischen Ideale ihres Bruders Hans. Ab 1940 setzten sich Hans und seine Familie mit bekannten regimekritischen Theologen wie Bischof Clemens August Graf von Galen auseinander, der in seinen Predigten über die Tötung Geisteskranker berichtete. Diese Denkanstöße waren neben der humanistischen Erziehung, dem Freundes- und Bekanntenkreis und den eigenen Erfahrungen mit dem NS-Regime prägend für die Geschwister Scholl. Hans leistete nach dem Abitur 1937 den Reichsarbeitsdienst und folgte der Einberufung in die Wehrmacht. 1939 begann er ein Medizinstudium in München. Seine Schwester Sophie, eine ernste und eher ruhige junge Frau, begann 1940 eine Ausbildung zur Kindergärtnerin und wurde zum Reichsarbeitsdienst und zum Kriegsdienst verpflichtet. Sie nahm 1942 ein Studium der Biologie und Philosophie in München auf und trat so in Kontakt mit dem regimekritisch orientierten, künstlerisch-intellektuellen Freundes- und Bekanntenkreis ihres Bruders. Hans und Sophie Scholl, die zusammen in München wohnten, entschlossen sich 1942 gemeinsam mit Alexander Schmorell, Willi Graf und Christoph Probst zu Protestaktionen gegen die Hitler-Diktatur. Dafür wurden sie am 22. Februar 1943 in München-Stadelheim hingerichtet. Die Familie der Geschwister Scholl widmete sich nach 1945 dem öffentlichen Gedenken an die studentische Widerstandsgruppe. Dietrich Bonhoeffer, 1906 bis 1945. Dietrich Bonhoeffer, als sechstes von acht Kindern einer liberalen Familie, am 4. Februar 1906 in Breslau geboren, äußerte schon früh den Wunsch, Theologe zu werden. Sein Vater, der berühmte Psychiater und Neurologe Karl Bonhoeffer, zeigte sich darüber zwar verwundert, unterstützte seinen Sohn jedoch. Dietrich Bonhoeffer, der Auslandsaufenthalte absolvierte, studierte mit Leidenschaft und außerordentlich erfolgreich. Er habilitierte sich mit 24 Jahren. Es folgten verschiedene Lehraufträge und Pfarrämter. Entgegen der Mehrheit der deutschen Protestanten wendete sich Bonhoeffer 1933 entschieden gegen die NSDAP und widmete seine Arbeit fortan dem Widerstand in der Bekennenden Kirche. Er verfasste mehrere Schriften, in denen er das Terrorregime und die Judenverfolgung verurteilte. Durch seinen Schwager Hans von Donani kam er auch in Kontakt mit den Verschwörern des 20. Juli 1944. Nach seiner Verhaftung im April 1943 wurde Bonhoeffer 2 Jahre im Gefängnis Berlin-Tegel festgehalten, geriet anschließend in die Hände der Gestapo und wurde ins KZ Flossenbürg verschleppt, wo er nach einem SS-Standgerichtsverfahren noch am 9. April 1945, kurz vor der Befreiung, hingerichtet wurde. Eine zuvor mögliche Flucht schlug er aus Sorge um seine Familie, er befürchtete Sippenhaft, aus. Willy Brandt, 1913 bis 1992. Willy Brandt, der eigentlich Herbert Frahm hieß, wurde als uneheliches Kind einer Verkäuferin in Lübeck geboren. Er wuchs im sozialdemokratisch geprägten Arbeitermilieu auf und engagierte sich ab April 1929 aktiv in der Sozialistischen Arbeiterjugend Deutschlands, SAJ. 1931 trat er in die linke Splitterpartei der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, SAP, ein und übernahm den Vorsitz des Lübecker Jugendverbandes. 1933 floh er als politisch Verfolgter nach Norwegen, wo er ein Studium begann. Fortan nannte er sich Willy Brandt und war für den sozialistischen und ab 1942 den sozialdemokratischen Widerstand tätig. Nach 1945 setzte er seine politische Karriere fort, wurde 69 deutscher Bundeskanzler und reiste 1973 als erster deutscher Regierungschef nach Israel. Brandt starb 1992. Totaler Krieg. Der Zweite Weltkrieg war für Deutschland längst verloren, obwohl die Wehrmacht noch in einzelnen Schlachten siegte. Im November 1942 war die 6. Armee der deutschen Wehrmacht, eine Viertelmillion Mann, bei Stalingrad von sowjetischen Streitkräften eingekesselt worden. Am 2. Februar 1943 musste sie kapitulieren. 146.000 deutsche Soldaten waren gefallen, 100.000 gerieten bei Stalingrad in sowjetische Gefangenschaft. Die Niederlage war ein Ergebnis der militärischen Unfähigkeit und Sturheit Hitlers, der sich als größter Feldherr aller Zeiten feiern ließ, der sich nur mit liebedienerischen Generälen umgab, der sich nicht von militärischem Sachverstand beraten ließ und der dem Oberbefehlshaber der 6. Armee, General Paulus, die Kapitulation verboten hatte, weil er von ihm und allen hohen Offizieren den Heldentod erwartete. Der Untergang bei Stalingrad sollte als Tragödie nach antikem Vorbild als unausweichliches Schicksal dargestellt werden. Am 30. Januar 1943, dem 10. Jahrestag der Machtergreifung, wagte es Hitler nicht mehr vor das Volk zu treten, das die Niederlage ahnte, den Kriegsausgang als Katastrophe zu fürchten begann und deshalb eine aufbauende Rede des Führers erwartete. Hitler überließ dem Reichsmarschall Göring das Feld für die Ansprache und dem Propagandaminister Goebbels die Aufgabe, die Ängste der Bevölkerung zu bekämpfen und die stark beeinträchtigte Siegeszuversicht zu stärken. Goebbels erfüllte den Auftrag mit einer grandiosen Inszenierung am 18. Februar 1943. Er versetzte einige tausend ausgewählte fanatische Nationalsozialisten, die in den Berliner Sportpalast befohlen waren, mit seiner Rede in einen Taumel der Kriegsbegeisterung und stilisierte ihre minutenlang gebrüllte Zustimmung auf die Frage, wollt ihr den totalen Krieg, zum Gelöbnis der Nation an ihren Führer. Die Propaganda schlachtete das Ereignis aus als Bekenntnis der Deutschen zum Nationalsozialismus und als Durchhaltewillen. Der Propaganda folgten Maßnahmen wie die Aktion Heldenklau, mit der alle noch verfügbaren Menschenreserven in der Heimat für die Front mobilisiert wurden. Von der Bevölkerung wurden neue Höchstleistungen in der Rüstungsindustrie und immer größere Entbehrungen verlangt. Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge wurden bis zur Vernichtung ausgebeutet. Die fehlenden militärischen Erfolge wurden durch Durchhaltepropaganda ersetzt, durch die Beschwörung des Endsiegs, der mit geheimnisvollen Wunderwaffen in letzter Minute irgendwie errungen werden sollte, obwohl die Wehrmacht überall auf dem Rückzug war und die alliierten Verbände sich unaufhaltsam den deutschen Grenzen näherten. Propagandachef Goebbels wurde im Juli 1944 zum Reichsbevollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz ernannt. Mit drastischen Maßnahmen mobilisierte der NS-Staat die letzten Reserven. Für alle Männer und Frauen, die noch nicht im Kriegsdienst standen, galt Arbeitspflicht. Die Wehrmacht machte mit fliegenden Standgerichten Jagd auf Wehrkraftzersetzer und bestrafte alle, die zu erkennen gaben, dass sie nicht mehr an den Endsieg glaubten. Familienangehörigen von kampflos in Gefangenschaft gefallenen Soldaten wurde Sippenhaft angedroht. Als letztes Aufgebot des totalen Krieges wurde im September 1944 der Volkssturm gegründet. Eine Truppe aus alten Männern und Jugendlichen ab 16 Jahren, die schlecht bewaffnet und kaum ausgebildet die Niederlage abwenden sollten. Viele Zehntausende starben dabei einen sinnlosen Tod. Totaler Krieg bedeutete trotz aller Anstrengungen schließlich nur noch, dass die deutsche Bevölkerung schutzlos dem Bombenhagel auf die Städte preisgegeben war, dass Deutsche aus Ostpreußen, Schlesien, Pommern ab 1944 vor der Roten Armee westwärts flüchten mussten und als armselige Flüchtlinge eine Bleibe im immer kleiner werdenden Deutschen Reich suchten, während die Alliierten Deutschland eroberten. Totaler Krieg bedeutete auch den Untergang der deutschen Städte unter Bomben, und zum totalen Krieg gehörte das Leid der Zivilbevölkerung, die dem Kriegsgeschehen zum Opfer fiel. Sklavenarbeit fürs Reich. Bei Koblenz, der Krieg ging 1945 seinem Ende zu, flehte eine alte Bäuerin den Kommandeur eines amerikanischen Spähtrupps an, er solle doch bitte ihrem Russen verbieten zu gehen. Die Wehrmacht habe ihren Mann und den Sohn eingezogen und ohne Hilfe beim Pflügen und Säen müsse sie bald verhungern. Der Amerikaner fluchte nur, der junge Russe blickte entschlossen und so blieb die Frau allein am Wegesrand zurück. Ohne die Arbeit sogenannter Fremdarbeiter hätte Deutschland schon 1943 kapitulieren müssen. Um die Rüstungsproduktion zu steigern und deutsche Arbeiter für die Front freizusetzen, brauchte das Deutsche Reich ausländische Arbeitskräfte. Das NS-Regime war aber unfähig, mit fairen Angeboten Arbeiter in den besetzten Gebieten anzuwerben. Stattdessen wurde Deutschland zum Sklavenhalterstaat. Mit dem Stocken der deutschen Angriffe vor Moskau und dem Kriegseintritt Amerikas Ende 1941 war klar, dass Deutschlands Träume vom Blitzkrieg Illusion waren. Bisher hatte die Wirtschaft die Produktion für den zivilen Markt kaum verringert. Man rechnete mit einem baldigen Frieden und plante nur auf kurze Sicht. Wehrmacht und Wirtschaft arbeiteten schlecht zusammen. Im Februar 1942 ernannte Hitler daher Albert Speer zum Rüstungsminister. Er erwies sich als fähiger Organisator. Seine große Machtfülle setzte er rabiat für seine Ziele ein. Kompetenzchaos und bürokratische Hürden wurden beseitigt, weniger Waffentypen in größerer Masse produziert und die zivile Produktion gedrosselt. Bereits 5 Monate nach Speers Amtsantritt war die Waffenproduktion um die Hälfte gewachsen. 7 Millionen Zwangsarbeiter lebten 1944 in Deutschland. Dies machte ein Viertel aller Arbeitsplätze aus. Als Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz war Fritz Sauke der oberste Sklavenjäger des Reiches. Er brüstete sich, dass höchstens 4% der Arbeiter freiwillig gekommen seien. Die Zwangsarbeiter fanden sich im Reich in ein rassistisches System eingeordnet wieder. Die oberste Rangstufe nahmen die Deutschen ein, die oft nur noch die Arbeit kontrollierten. Für Arbeiter aus verbündeten Staaten und Westeuropa blieb meist ein Minimum an Menschenwürde gewahrt. Extrem schlecht behandelt wurden die sowjetischen Arbeiter und Kriegsgefangenen. Für sie begann ein Leben auf Widerruf. Die Überlebenschancen hingen vom Einsatzort ab. In der Landwirtschaft waren die Chancen noch am besten. In der Industrie aber wurden die Ostarbeiter in der Regel schlecht ernährt und untergebracht. Hinzu kam der Sadismus der Werkspolizei. Wer eine Schraube fallen ließ, riskierte den Vorwurf der Sabotage. Die Produktion hatte absoluten Vorrang vor humanitären Bedenken. Der Betrieb zahlte einen niedrigen Lohn, von dem beim Zwangsarbeiter allenfalls ein Handgeld ankam. Ab 1943 bot die SS Unternehmen verstärkt KZ-Häftlinge als Arbeiter an. Der Preis betrug 4 bis 6 Mark pro Arbeitstag. Firmenmitarbeiter konnten sich die angebotenen Häftlinge vorher anschauen. Etwa 400.000 KZ-Häftlinge arbeiteten 1944 vor allem in der Rüstungsindustrie. Im letzten Kriegsjahr wurden gewaltige Auslagerungsprojekte in Angriff genommen. Ganze Fabriken sollten in Bergwerksstollen verschwinden, um sie vor den Bombenangriffen zu sichern. Den knappen Zeitplänen opferte die SS kaltblütig zehntausende KZ-Häftlinge. Die Anlagen produzierten modernste Waffen wie Düsenjäger und Raketen. Die Bedingungen in den Stollen waren durch Kälte, giftige Dämpfe und die harte Arbeit besonders für die Baukommandos mörderisch. Trotz der Bombenangriffe und der zurückweichenden Front erreichte die deutsche Rüstungsproduktion im Sommer 1944 ihren Höhepunkt. Dieser Erfolg verlängerte den Krieg. Die Chance auf den Sieg erhöhte sich für Deutschland aber nicht. Die alliierte Rüstungsproduktion, besonders die Amerikas, war stets höher. Alliierte Bomber griffen zudem ab 1944 gezielt die deutsche Treibstoffindustrie an. Der Wehrmacht ging so am Ende schlicht der Sprit aus. Bemerkenswertes: Eine Schwalbe, aber kein Sommer. Große Hoffnung setzte Deutschland in seine Forschung. Neue Waffen sollten die zahlenmäßige Unterlegenheit aufheben. Bahnbrechend war der erste serienreife Düsenjäger der Welt. Die Me-262 Schwalbe. Der Flieger konnte ab Mitte 1944 an die Truppe ausgeliefert werden. Die Treibstoffversorgung war da aber bereits im Zusammenbruch begriffen. So kam es, dass mancherorts vor den modernen Wundervogel Kühe gespannt wurden, um ihn aufs Flugfeld zu ziehen. Dies sparte Sprit. Hinter der Ostfront: Ausbeutung, Mord und Widerstand. In nur einem Jahr fachte die deutsche Besatzungspolitik in der Sowjetunion den Partisanenkrieg stärker an, als es dem sowjetischen Widerstand selbst möglich gewesen wäre. Die Partisanentrupps waren anfangs klein und schlecht bewaffnet. Sie entstanden aus versprengten Einheiten der Roten Armee, die der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941 überrollt hatte. Zu diesen ersten Partisanen stießen immer mehr Zivilisten, denn der Hunger und die ständigen Straf- und Terrormaßnahmen trieben überall Menschen auf die Flucht. Schon 1943 entglitt den Besatzern die Kontrolle über große Gebiete. Die Deutschen zogen sich dort in die Städte zurück. Die Partisanen waren schließlich sehr gut organisiert. Ihre Ziele waren der Nachschub der Wehrmacht und die deutsche Verwaltung. Der Partisanin Elena Masanik gelang es Ende 1943 in Minsk, den Generalkommissar für Weißrussland Wilhelm Kube zu töten. Sie war als Dienstmädchen bei ihm eingeschleust worden und legte ihm eine Bombe unters Bett. Die deutsche Herrschaft in den sowjetischen Gebieten war chaotisch organisiert. Im Frontbereich waltete die Wehrmacht. In den rückwärtigen Gebieten entstanden die Reichskommissariate Ukraine und Ostland, heute etwa Weißrussland. Die Zivilverwaltung unterstand dem Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete in Berlin. Dort herrschten parteitreue NS-Beamte. Zudem besaß Hermann Göring in allen Gebieten Weisungsrecht. Und Heinrich Himmlers SS war allgegenwärtig. Eine schlüssige und effektive Verwaltung kam so nie zustande. Probleme sollten mit Gewalt und nicht durch eine rücksichtsvolle Politik gelöst werden. In der deutschen Besatzungspolitik zählte das Leben eines sowjetischen Bürgers nichts. Die Ernährung der Wehrmacht hatte absoluten Vorrang. Sie lebte aus dem Land heraus. Epidemien und Hunger wurden in Kauf genommen. Besonders die Städter galten in den Augen der Besatzer als unnütze Esser. Die deutsche Besatzungspolitik wurde 1942 leicht geändert. Bis dahin wollte man sowjetische Bürger aus Angst vor kommunistischer Unterwanderung strikt aus Deutschland heraushalten. Nun erkannte man in den Bewohnern ein Reservoir an Arbeitskräften fürs Deutsche Reich. Dabei blieb die menschenverachtende Grundeinstellung bestehen. So musste ein deutscher Beamter der Verwaltung den Hinweis geben, dass der Einsatz halboffener Güterwaggons für den Transport von Zwangsarbeitern unsinnig sei. Die Menschen kämen so nur erfroren in Deutschland an. Lediglich wer Arbeit hatte, konnte auf Nahrungsmittel hoffen. Dies war ein Druckmittel, sich freiwillig zum Arbeitseinsatz im Reich zu melden. Allerdings sprachen sich die schlechten Arbeitsbedingungen schnell herum und die Zahl der Meldungen blieb gering. Deutschland forderte aber immer mehr Arbeitskräfte an. Daher begann die deutsche Verwaltung, Menschen gebietsweise nach einer festgesetzten Zahl einzufordern. Lieferte das Gebiet die geforderte Anzahl nicht ab, wurde Gewalt angewendet. In Städten sperrte man spontan Plätze ab und deportierte alle Passanten. Dasselbe konnte in einer Kinovorstellung passieren. Mütter mussten so ihre Kinder unversorgt zurücklassen, was zu Szenen der Verzweiflung führte. Vor allem Jugendliche und junge Frauen wurden nach Deutschland deportiert. Schon beim Gerücht, dass die Greifkommandos kämen, floh die Landbevölkerung in den Wald. Dort kam es zu regelrechten Sklavenjagden. Erfolgreiche Partisanenanschläge zogen brutale Rache durch die Deutschen nach sich. In Massen wurden Zivilisten als Geiseln genommen und als Vergeltungsmaßnahme erschossen. Nach der Devise Jude gleich Partisan trafen die Massenerschießungen gezielt Juden. Diese Verbrechen führten meist SS-Truppen durch. Wehrmachtseinheiten halfen oft. Die Erschießungen ekelten einige Soldaten an, anderen waren sie egal. Bemerkenswertes: Undurchschaubare Lage. In Ostgalizien, heute zur Ukraine gehörig, lebten Ukrainer, Polen und Juden. Das Gebiet wechselte mit dem deutschen Einmarsch 1941 in nur 25 Jahren zum dritten Mal die Zugehörigkeit. Nationale Spannungen zwischen Polen und Ukrainern brachen offen aus. Am Ende existierten neben der deutschen Besatzungsmacht in Ostgalizien ukrainische, polnische und kommunistische Untergrundgruppen. Auf dem Rücken der Bevölkerung kam es zwischen den Parteien zu einem Kampf aller gegen alle. Amerikas Kriegseintritt. Machen Sie sich deswegen mal keine Sorgen. So wimmelte ein Offizier am Morgen des 7. Dezember 1941 auf der amerikanischen Pazifikinsel Hawaii telefonisch zwei nervöse Soldaten ab. Diese übten gerade an einem Radar. Noch nie hatten sie auf dem Radarschirm derart viele Flugzeuge gesehen. Sie näherten sich schnell. Diese Meldung war die letzte von mehreren Warnungen, aus denen wichtige amerikanische Stellen falsche Schlüsse zogen. Wenig später konnten japanische Bomber den Flottenstützpunkt Pearl Harbor völlig überraschend angreifen. Unbemerkt waren die Bomber zuvor von Flugzeugträgern in die Nähe der Insel gebracht worden. Jeder Pilot führte die Kopie einer Urlaubspostkarte aus Hawaii mit sich. Säuberlich war auf der Luftaufnahme das jeweilige Ziel eingezeichnet: die Schiffe der amerikanischen Pazifikflotte. Der Überfall auf Pearl Harbor war als Befreiungsschlag gedacht. Die USA nahmen unter Präsident Roosevelt 1941 die neueste japanische Expansion nicht mehr hin. Japan hatte in teils brutalen Kampagnen seit 1937 immer mehr chinesisches Territorium besetzt und stieß nun bis nach Indochina vor. Roosevelt verbot 1941 den Export von Öl nach Japan, was speziell dessen Flotte hart traf. Die Regierung der USA signalisierte Japan, dass es auf seine Gebietsgewinne verzichten müsse, um die Sanktionen zu beenden. Die Regierung Japans sah damit den Verhandlungsweg verbaut und entschloss sich, schlagartig anzugreifen. Die Armee sollte derart viel Raum im Pazifik erobern, dass Japan danach die Bedingungen für eine Einigung bestimmen könnte. Doch zu neuen Verhandlungen sollte es nicht kommen. Vielmehr sah sich die größte Wirtschaftsmacht der Welt durch den Angriff ohne Kriegserklärung unvergleichlich herausgefordert. Sie wollte und konnte hier nicht klein beigeben. Der Überfall beendete in den USA einen langen Streit. Eine Gruppe war überzeugt, dass man gegen aggressive Staaten weltweit aktiv werden müsse. Eine andere Gruppe, die Isolationisten, sah die USA auf einem strikten Neutralitätskurs. Der in Europa herrschende Krieg bewegte die Gemüter. Viele wollten Großbritannien, dem Mutterland der Demokratie, helfen. Gleichzeitig wollte die Mehrheit aber keine Soldaten in einen Krieg schicken. Bis zum japanischen Angriff war Krieg sehr unpopulär. 4 Tage nach dem Überfall auf Pearl Harbor erklärte das Deutsche Reich den USA den Krieg. Bis heute ist dieser Akt rätselhaft, da er den Untergang des Nazi-Regimes deutlich beschleunigte. Der Drei-Mächte-Pakt verband Deutschland und Japan, doch zwang er das Reich nicht zur Kriegserklärung an die USA. Allerdings reagierte Hitler wie erlöst auf die Nachricht vom japanischen Überfall. Immer öfter hatte er sich vorher durch den amerikanischen Präsidenten Roosevelt provoziert gefühlt. So durfte England durch das amerikanische Leih- und Pachtgesetz Anfang 1941 Kriegsmaterial der USA umfangreich nutzen. Viele Deutsche fürchteten die Wirtschaftskraft der USA und hofften nach dem Überfall, dass Amerika jetzt seine ganze Kraft auf Japan konzentrieren würde. Wichtige Zeit wäre damit für die deutsche Seite gewonnen gewesen. Aber Hitler überschätzte seine Möglichkeiten und entschied, Japan mit der Kriegserklärung zu unterstützen. Die Kriege in Asien und Europa wuchsen zum Weltkrieg zusammen. Deutschland aber hatte sich verrechnet. Die USA versprachen ihren Verbündeten, dass das Deutsche Reich zuerst besiegt werden würde. Germany first. Bemerkenswertes: Agenten gegen Amerika. Militärisch konnte Deutschland die USA nicht angreifen. Nach der Kriegserklärung mobilisierte Hitler aber seinen Geheimdienst. Dieser sammelte 8 Deutsche, die lange in den USA gelebt hatten, für das Unternehmen Pastorius zusammen. Sie sollten ein Aluminiumwerk sowie eine Brücke angreifen und mit Bomben allgemein Terror verbreiten. Schon das Anlanden der Agenten aus U-Booten in den USA ging fast schief. Die Küstenwache fand die noch frische Landungsstelle und den vergrabenen Sprengstoff der Deutschen rasch. Ein Agent hatte eine Schaufel beim Depot liegen lassen. Das Kommando ging zuerst nach New York, wo einige Mitglieder recht redselig wurden. Vor alten Bekannten gaben sie sich offen als Agenten zu erkennen. Schließlich liefen 2 der Deutschen über. Die Polizei glaubte ihnen aber erst, als $84.000 aus der Kommandokasse auf deren Tisch gekippt wurden. Die Agentenposse endete tragisch. 6 Deutsche wurden hingerichtet. Stalingrad. Das Verschwinden einer Armee. Am Sonntag, den 23. August 1942, nahmen deutsche Bomber Kurs auf die sowjetische Stadt Stalingrad am westlichen Wolgaufer. Bis dahin war der Stadt ein friedlicher Sommer vergönnt gewesen. Im Rahmen der Operation Blau stießen zwar seit Anfang August deutsche Truppen auf die Stadt vor, doch Stalin selbst verbot jegliche Evakuierung. Niemand sollte denken, dass die Stadt, die Stalins Namen trug, aufgegeben werden könnte. Der Angriff traf eine unvorbereitete Stadt. Das tagelange Bombardement tötete 40.000 der 600.000 Stalingrader und verletzte jeden 4. Einwohner. Beschossen von Tieffliegern floh die Hälfte der Bevölkerung über die Wolga ans östliche Ufer. 3 Wochen später rückte die 6. Armee der deutschen Wehrmacht in Stalingrad ein. Aus den Trümmern der Stadt heraus schlug ihr unerwartet harter Widerstand entgegen. Anfangs eroberte die Wehrmacht noch Stadtteile, bald nur noch Häuser und schließlich wurde um jedes Stockwerk gekämpft. Die Soldaten huschten durch die Ruinen, jede Deckung nutzend. Wer aufrecht ging, war so gut wie tot. Selbst bis hinab in die Kanalisation wurde gekämpft. Die deutschen Soldaten nannten dies bald den Rattenkrieg. Die Verluste der sowjetischen Verteidiger waren schrecklich. Desertionsversuche wurden hart bestraft. Schrittweise schrumpfte der Verteidigungsstreifen, aber die überlebenden Rotarmisten mussten aushalten. Die sowjetischen Generäle kalkulierten inzwischen damit, dass sich die Deutschen in Stalingrad verrennen würden. Mehrmals hatte Hitler öffentlich die baldige Einnahme der Stadt angekündigt und er konnte nun nicht mehr zurückstecken. Die Rote Armee konzentrierte bei Stalingrad 1 Million Soldaten. Am 19. November überraschte ihr Großangriff die Deutschen völlig. 3 Tage später war die Stadt durch eine Zangenbewegung von der Roten Armee eingeschlossen. Die 6. Armee saß in der Falle. Hitler verbot den 250.000 Eingekesselten jeden Versuch, sich den Rückzug freizukämpfen. Sein Befehl war eindeutig: Sieg oder Tod. Diesen Befehl zu übertreten wagte kein deutscher General. Zum Weihnachtsfest waren die Essensrationen der deutschen Soldaten bereits halbiert. Bald bestanden sie nur noch aus Tee und 2 Brotscheiben am Tag. Der Hunger und die entsetzliche Kälte im russischen Winter sorgten für unzählige Opfer. Die deutsche Luftwaffe flog unter schwierigen Bedingungen Nachschub in den Kessel und Verwundete aus ihm heraus. Doch die Transportmenge reichte für eine ganze Armee nicht annähernd aus. Vor den letzten Maschinen, die aus dem stetig schrumpfenden Kessel flogen, gab es erschütternde Szenen. Ausgehungerte und verängstigte Soldaten versuchten, die letzten Flugzeuge zu stürmen. Am 2. Februar 1943 kapitulierten die im Kessel übrig gebliebenen deutschen Einheiten. 90.000 stark geschwächte Überlebende befanden sich noch in der Stadt. Im eisigen Winter starben die meisten von ihnen bereits beim Marsch in die Gefangenenlager und in den Folgemonaten. Nur etwa 6.000 von ihnen kehrten nach dem Krieg nach Deutschland zurück. Der Sieg der Roten Armee bei Stalingrad war die erste schwere Niederlage der Wehrmacht. In verlogenen Trauerveranstaltungen versuchte man in der Heimat, den Tod der Soldaten zu rechtfertigen. Sie starben, damit Deutschland lebe. Davon konnte jedoch nicht die Rede sein. Die Schlacht um Stalingrad war der Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges. Nun bewegte sich die Front unaufhaltsam auf das Deutsche Reich zurück. Bemerkenswertes: Überleben unter der Erde. Die Deutschen vertrieben Zehntausende Stalingrader in Richtung Westen, wo Tausende in der Steppe an Kälte, Hunger und Entkräftung starben. Die in der Stadt verbliebenen Zivilisten versteckten sich unter der Erde in den Kellern unter Kanalisation. Niemand versorgte sie mit Lebensmitteln. Wasser kam aus Gräben und Pfützen. Weizen wurde unter Lebensgefahr aus den umkämpften Getreidesilos geholt. Nachdem die deutschen Soldaten in Stalingrad eingekesselt worden waren, wurde die Lage noch schlimmer. Ein Überlebender berichtet: Die Deutschen, verlaust, verhungert, durchgefroren von Kälte und dem starken Wind, wurden wie wilde Tiere. Alle warmen Sachen, die sie den Bewohnern abnehmen konnten, nahmen sie für sich. Nach dem Ende der Kämpfe krochen etwa 10.000 Stalingrader aus den Ruinen der Stadt ans Tageslicht, darunter 994 verängstigte Kinder. Nur 9 von ihnen fanden ihre Eltern wieder. Die großen 3. Verbündete gegen Hitler. Natürlich kämpfen wir weiter. Diese Einstellung seines Premiers führte Großbritannien 1940 von der Niederlage bei Dünkirchen zum Sieg 1945. Sir Winston Churchill lenkte als Kriegspremier sein Land durch den Zweiten Weltkrieg. Als sich 1940 ein gedemütigtes britisches Heer nach England zurückzog, forderten dort Kabinettsmitglieder, dass man mit Deutschland Frieden schließen müsse. Churchill aber, der früh vor Hitler gewarnt hatte, war entschlossen, den englischen Löwen zum Brüllen zu bringen. Dies gab der Geschichte die entscheidende Wendung. Wir werden vielleicht Gnade walten lassen, um Gnade bitten wollen wir nicht. Hitler, der Frieden zu seinen Bedingungen anbot, verstand diese Haltung nie. Großbritanniens Kriegssituation war lange deprimierend. Entlastung brachte Mitte 1941 der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. Dann bahnte sich mit der Atlantikkonferenz das Bündnis mit Amerika an. Das Blatt hatte sich zugunsten Großbritanniens gewendet. Churchill war ein konservativer Politiker und Antikommunist, aber 1941 sofort zum Bündnis mit Stalin bereit. Josef Wissarjanowitsch Tschugaschwili gab sich 1910 im Untergrund gegen den Zaren den Kampfnamen Stalin, der Stählerne. Er kam aus Georgien, das zum Russischen Reich gehörte. Die russische Revolution 1917 und der folgende Bürgerkrieg spülten Stalin nach oben. In dieser Zeit lernte er besonders 2 Dinge. Erstens, überall lauert Verrat. Und zweitens, den Gegner macht man unschädlich, indem man ihn tötet. Als guter Organisator trat er an die Seite des Revolutionsführers Lenin. Nach dessen Tod 1924 schaltete er der Reihe nach alle Widersacher um die Führung in der kommunistischen Partei und im Staat aus. Den Kampf um seine Position weitete er ab 1929 aus. Während das Volk mit blankem Terror überzogen wurde, wurde seine Person öffentlich beispiellos gefeiert. Außenpolitisch hoffte er 1939, dass Hitler sich in Westeuropa in einen langen Krieg verrennen würde. Warnungen vor dem deutschen Überfall 1941 ignorierte Stalin. Als nüchterner Denker hielt er Hitler nicht für so dumm, einen Zwei-Fronten-Krieg zu beginnen. Der Überfall schockierte Stalin sehr. Aus Wut auf die Deutschen akzeptierten bald sogar die Opfer seiner Verfolgungen Stalin als Anführer im Krieg. Stalins Terrorapparat half dabei, dem Volk Höchstleistungen abzupressen. Die Rote Armee trug die Hauptlast des Krieges. Die Eroberungen, die die Sowjetunion 1939 bis 40 im Fahrwasser Hitlers gemacht hatte, wollte Stalin halten. Auch sollte sein Land für die immensen Kriegsverluste von Deutschland entschädigt werden. In der Konferenz von Jalta wurden ihm von Churchill und Roosevelt die meisten Forderungen zugebilligt. Stalin misstraute seinen Verbündeten lang und vermutete, dass man die Sowjetunion mit Hitler alleine ließe. Franklin Delano Roosevelt war der 32. Präsident der USA. In den ersten Regierungsjahren führte er Amerika erfolgreich aus der Wirtschaftskrise. Er verachtete Hitlers Gewaltherrschaft und den Antisemitismus. Sowohl den Faschismus wie auch den Imperialismus lehnte er als politisches System ab. Er vertrat einen sozialen Kapitalismus und glaubte, dass Amerika und eine kommunistische Sowjetunion nebeneinander existieren könnten. Spätestens 1941 war Roosevelt zum Krieg bereit. Hier wollte ihm Amerika noch nicht folgen. Nur knapp wurde er 1941 zum dritten Mal wiedergewählt. Den amerikanischen Kriegseintritt brachte erst der japanische Überfall am Jahresende. In der Konferenz von Casablanca legte Roosevelt die Alliierten auf die bedingungslose Kapitulation Deutschlands als Ziel fest. Die Gründung der Vereinten Nationen wurde von ihm vorangetrieben. Daraus wurde die heutige UNO. Roosevelt starb kurz vor Kriegsende. Er war einer der mächtigsten Präsidenten der USA gewesen. Bemerkenswertes: Abseits der großen Politik. Churchill war ein schlechter Schüler und schaffte die Aufnahmeprüfung zum Offizier erst im dritten Anlauf. Für seine Kriegserinnerungen bekam er 1953 den Literaturnobelpreis. Stalin wollte anfangs Priester werden. Indes wurde er 1899 sozialistischer Berufsrevolutionär. Als solcher überfiel er auch Banken. Roosevelt erkrankte 1921 an Kinderlähmung. Seine Beine blieben später gelähmt. Wenn er stehen musste, hielt er sich diskret, aber kraftvoll an irgendeiner Stelle fest, wobei ihm sein sportlicher Oberkörper half. Nur wenige Fotos zeigen ihn im Rollstuhl. Der Öffentlichkeit blieb die Behinderung Zeit seines Lebens verborgen. Die Anti-Hitler-Koalition stürmt die Festung Europa. Nach einem netten Abend am Kamin ging Hitler am 6. Juni 1944 um 2 Uhr früh zu Bett. Ein paar Stunden später, im Morgengrauen, landeten die Westalliierten in der Normandie in Frankreich. Die zweite Front in Europa war eröffnet. Die Deutschen hatten lang mit der Invasion gerechnet. Für Hitler-Deutschland standen 2 hohe Generäle im Westen, Erwin Rommel und Gerd von Rundstedt. Nur setzten deren Pläne gegen die erwartete Invasion an völlig unterschiedlichen Punkten an. Da keiner wusste, wo die Landung stattfinden würde, wollten sie mit den knappen Reservetruppen jeweils ganz anders verfahren. Im scheinbar straff organisierten Führerstaat blockierten beide sich gegenseitig. Als Kompromisslösung behielt sich Hitler vor, im Fall des Falles selbst über die Reserven zu entscheiden. Jetzt, am 6. Juni, wusste man, wo die Invasion stattfand. Aber der Führer schlief ja noch. Für einen kurzen Augenblick sahen die deutschen Soldaten in den Befestigungen der Normandie ein beeindruckendes Schauspiel am Horizont. Die Silhouetten von 6.480 Schiffen. Dann blitzte deren Schiffsartillerie grell auf. Unter dem heftigen Beschuss verloren viele Soldaten in den Bunkern die Nerven oder ihr Leben. Die Alliierten landeten dort, wo der Atlantikwall schwach befestigt war. Unter dem Namen Operation Overlord war die Invasion umsichtig vorbereitet worden. Der französische Widerstand hatte die Alliierten über die Situation vor Ort stets bestens informiert. In den nächsten 18 Stunden konnten 155.000 Soldaten angelandet werden. Die deutsche Gegenwehr war bis auf einen Landungsabschnitt eher gering. Im Abschnitt Omaha Beach starben jedoch knapp 4.200 Amerikaner. Die MG-Schützen der Wehrmacht schossen dort um ihr Leben. Bei einer Kampfentfernung von 150 bis 600 Metern war am Strand an Flucht kaum zu denken. Erst spät marschierten die Reservetruppen zur Invasionsfront. Später ätzte der alliierte Oberkommandierende Dwight D. Eisenhower: „Unsere beste Waffe war die deutsche Führung. da sie gegen jede Regel der Kriegskunst gehandelt hatte. Die Alliierten hatten sich in Frankreich festgesetzt und dies unumkehrbar. Deren allgegenwärtige Tiefflieger schossen die deutschen Truppen bereits beim Anmarsch zusammen. Die Wehrmacht besaß im Westen eher kampfschwache Truppen. Sie galten teils als zu alt und teils als zu unerfahren. So wurden vielen Panzersoldaten der SS-Division Hitlerjugend Bonbons statt Zigaretten zugeteilt. Sie waren so jung, dass ihnen das Rauchen noch nicht gestattet war. Im Hinterland unterstützten französische Partisanen die Landung massiv. Die vielen Kämpfe belasteten die Franzosen schwer. Doch schon beim Einrücken in die Orte wurden die Alliierten überschwänglich gefeiert. Am 25. August war Paris befreit. Stalin hatte schon lange die zweite Front im Westen gefordert, um die Rote Armee zu entlasten. Dieser gelang im Sommer 1944 nun fast zeitgleich die Zertrümmerung der Heeresgruppe Mitte, was die schwerste Niederlage der Wehrmacht in diesem Krieg darstellt. Militärisch gesehen war sie geschlagen. In der Ardennenoffensive forderte Hitler im Dezember 1944 an der Westfront letztmalig sein Schicksal heraus. Erfolglos wurden hierbei die letzten bedeutenden militärischen Reserven verheizt. 10 Monate nach der Invasion schüttelten sich amerikanische GIs und Rotarmisten in Torgau an der Elbe die Hände. Bemerkenswertes: Die Geisterarmee. In aller Öffentlichkeit war der amerikanische General George Smith Patton zu seinem neuen Kommando gereist. Seine amerikanische erste Heeresgruppe, Abkürzung FUSEC, lag in Südengland gegenüber dem französischen Calais. Das Besondere an der FUSEC war, dass ihr kein einziger Soldat angehörte. Äußerst fantasievoll wurde bei Dover eine Geisterarmee aufgebaut. Kulissenbauer aus den Shepperton-Filmstudios errichteten Scheinflugplätze, Lager und Depots. Für die deutsche Luftaufklärung wurde sogar der aufblasbare Panzer erfunden. Offiziere hatten regen Funkverkehr und orderten fiktiven Nachschub. Übergelaufene Agenten schickten ihren deutschen Führungsoffizieren Material, das auf eine Invasion bei Calais hinwies. Die Täuschung gelang. Allzu lang hielt es die deutsche Führung für möglich, dass die Landung in der Normandie nur ein Täuschungsmanöver sei, und ließ ihre 15. Armee bei Calais auf die FUSEC warten. Kriegsalltag. Wie schlecht ging es den Deutschen? Kurz nach dem Krieg bemerkte ein amerikanischer Journalist in Westdeutschland einen überraschenden Gegensatz. Einerseits waren da die völlig zerstörten Städte und andererseits deren Bewohner, die gesund und gut genährt wirkten. Zwar wies die Grundversorgung der Deutschen ab 1944 starke Mängel auf, doch brauchten die allermeisten Deutschen bis Kriegsende nicht zu hungern. Wenn in den besetzten Gebieten Leute wegen Hungers umfallen, so fand Hermann Göring, mögen sie das tun, solange nur ein Deutscher nicht wegen Hungers umfällt. Durch den Ersten Weltkrieg wussten die NS-Größen, dass ein Krieg auch in den Kochtöpfen der Heimat entschieden wird. Als 1942 die Nahrungsreserven im Reich aufgebraucht waren, mussten die besetzten Gebiete das Fehlende liefern. Bis auf Dänemark war in allen Besatzungsgebieten die Ernährungslage schlechter als in Deutschland. Unter den Deutschen traf die Fürsorge des NS-Regimes aber nur den Volksgenossen. Wer dagegen unheilbar krank war, als Jude verfolgt wurde oder aus sonstigen Gründen als unnützer Esser galt, wurde gezielt zugrunde gerichtet. Wie es wem im Krieg erging, hing stark davon ab, wo er wohnte. Auf dem Land war die Versorgungslage besser als in der Stadt. Im Westen fielen durch Bombenangriffe Städte wie Köln früher in Schutt und Asche als etwa Königsberg im Osten. So konnte in Deutschland 1943 durchaus noch besinnlich Weihnacht gefeiert oder 1944 ein schöner Sommer durchlebt werden. Hohe Parteistellung oder Reichtum sicherten einigen Familien bis Kriegsende Luxus. Mangelartikel bot der Schwarzmarkt zu horrenden Preisen an. 1 Pfund Kaffee kostete dort circa 3 Monatslöhne, 600 Mark. Im Propagandamärchen arbeiteten alle Deutschen für den Sieg. Doch schon die westlichen Demokratien USA und Großbritannien verstanden es, mehr Bürger zur Arbeit zu mobilisieren, als dies Deutschland tat. So stieg hier die Zahl erwerbstätiger Frauen im Verlauf des Krieges kaum. Ehefrauen von Soldaten konnten sich der allgemeinen Dienstpflicht leicht entziehen, da sich das NS-Regime um die Stimmung an der Front sorgte. Stattdessen zog man verstärkt ausländische Zwangsarbeiter heran. Wer in der Heimat einen Arbeitsplatz hatte, wurde stetig härter beansprucht. 1944 betrug die geforderte Wochenarbeitszeit 72 Stunden. Im Reich bestand 1944 das Volk vor allem aus Frauen, Kindern und Greisen. Während den Älteren der Ruhestand verwehrt blieb, bangten die jungen Arbeiter tagtäglich als wehrtauglich oder abkömmlich erklärt und zur Wehrmacht eingezogen zu werden. Insbesondere die Ostfront war gefürchtet. Dort überlebte 1944 ein frischer Leutnant durchschnittlich 9 Wochen. Familien, die bereits Angehörige an der Front wussten, fürchteten tagtäglich die Gefallenenmeldung. Das 5. Kriegsjahr gehörte zu den verlustreichsten. Monatlich fielen 47.769 Wehrmachtssoldaten. Die Nachricht über eine Verwundung galt fast als Glücksfall, da diese das Ende des Fronteinsatzes bedeuten konnte. Doch oft gab der Krieg nun einen schwer verkrüppelten und seelisch angeschlagenen Menschen an die Familie zurück. Besonders die Jugend wurde immer härter ausgenutzt, je mehr die Kriegslage sich verschärfte. 1943 wurden männliche Oberschüler meist klassenweise mit einem Notabitur versehen und als Flakhelfer eingezogen. Ab 1944 führte der Weg immer häufiger gleich zur Front. So warben Offiziere von Truppenformationen, die wegen ihrer Verlustquoten bei den Wehrpflichtigen gefürchtet waren, direkt in den Schulen und in der HJ. Dort mussten bereits die 15-Jährigen mit antreten. Der Offizier teilte ihnen mit, dass sie nun Freiwillige seines Truppenteils seien. Wer dies nicht wolle, könne vortreten. Ihm geschehe nichts, aber er würde verachtet. Nur wenige Jugendliche fanden den Mut, sich solchem zu entziehen. Bemerkenswertes: Verschlafen. Die langen Arbeitszeiten und die ständig nächtlichen Fliegeralarme belasteten die deutsche Arbeiterschaft sehr. Es gab in den Fabriken oft Ärger, wenn die Beschäftigten die Frühschicht verschliefen. Der Stimmungsbericht im Mai 1943 merkte an, dass sich in der Bevölkerung ein besonderes Versorgungsproblem empfindlich bemerkbar mache. Es gab nirgendwo mehr Wecker zu kaufen. Luftangriffe auf deutsche Städte. Ich will Meier heißen, wenn je ein feindliches Flugzeug deutsches Territorium erreicht. Diese großmäulige Ankündigung des Chefs der Luftwaffe, Reichsmarschall Hermann Göring, wurde auch nicht durch die im Volksmund Kleckerangriffe genannten Angriffe der britischen Luftwaffe, Royal Air Force, erschüttert, die 1940 und 41 kaum Schaden anrichteten. Luftangriffe kannten die Deutschen zu dieser Zeit vor allem aus dem Kino. Die Wochenschau berichtete dort von deutschen Luftangriffen auf Städte wie Warschau, Rotterdam, Belgrad, Coventry und London. Was niemand ahnte, ab 1942 sollte deutsche Städte das gleiche Schicksal ereilen, nur mit viel größerer Wucht. 4/5 aller deutschen Großstädte wurden bis Kriegsende in Schutt und Asche gelegt. Im Februar dieses Jahres beschloss das britische Kriegskabinett das nächtliche Flächenbombardement von deutschen Wohnvierteln. Der zum Befehlshaber des Bomberkommandos beförderte Arthur Harris sollte diesen Plan umsetzen. Das Ziel war, die Kampfmoral der Deutschen in regelrechten Feuerstürmen zu brechen. Militärisch gesehen waren die Bombardierungen vollkommen nutzlos. Den Auftakt bildeten die Angriffe auf Lübeck und Rostock. Kein Zufall. Das Augenmerk der Briten richtete sich auf Städte mit einem leicht entflammbaren Stadtkern und engen Straßen. Am besten mit vielen Holzhäusern. Dann wurden zuerst Luftminen abgeworfen, deren Druckwellen Dächer abdeckten und Fensterscheiben zersplittern ließen. In der zweiten Welle wurden Phosphorbomben und Brandstäbe auf die Wohnviertel geworfen. Kleine Brände verwandelten sich binnen kürzester Zeit in ein Flammenmeer, aus dem es kein Entkommen gab. Die deutsche Luftwaffe und die Flak hatten außer markigen Worten den britischen Angriffen wenig entgegenzusetzen. Ein Großteil der Luftwaffe war schon 1941 zur Unterstützung der Ostfront abkommandiert worden. Schließlich verabredeten Amerikaner und Briten ein gemeinsames Vorgehen. Die US Air Force flog tagsüber und die britischen Verbände flogen nachts. Allein bei den Juli-Angriffen auf Hamburg 1943 kamen etwa 40.000 Menschen im Flammeninferno um. Die Bombardierung Dresdens am 13. und 14. Februar 1945, kurz vor Kriegsende, kostete 35.000 Menschen das Leben. Das allnächtliche Aufheulen der Sirenen ist für die damalige Stadtbevölkerung genauso Alltag wie der anschließende Gang in den Luftschutzraum im Keller. Es ist eng und stickig, die Menschen husten und röcheln, die Angst schwebt fast greifbar im Raum. Dann regnet es Feuer vom Himmel. Kellereingänge werden verschüttet. Das Leitungswassernetz ist zum größten Teil zerstört. Die Feuerwehr kämpft darum vergebens gegen die Flammen an. Am Tag danach liegen verkohlte Leichen in der Trümmerlandschaft. Insgesamt starben bei den Bombardierungen 600.000 Menschen an Verbrennungen, Hitzschlag, Lungenriss oder Rauchvergiftungen. Das eigentliche Ziel der Alliierten, die deutsche Zivilbevölkerung durch den Luftterror in Widerstand gegen die Nationalsozialisten zu treiben, wurde jedoch eindeutig verfehlt. Das Gegenteil trat ein. Unter den andauernden Bombardierungen konnte das NS-Regime die Bevölkerung mit Durchhalteparolen und Hasstiraden gegen Amerikaner und Briten zum letzten Mal mitreißen. Bemerkenswertes: Gefährliche Hinterlassenschaft. Nicht alle alliierten Bomben explodierten. Etwa 12% versagten ihren tödlichen Dienst und stecken noch bis heute als Blindgänger im Erdreich. Dort können sie natürlich nicht bleiben. Sie sind auch 60 Jahre nach Ende des Weltkrieges gefährlich und ein Fall für ausgebildete Sprengmeister des Kampfmittelräumdienstes. Ihre Aufgabe ist es, die Bomben durch Entfernen des Zünders zu entschärfen. Nach Expertenmeinung wird es noch gut 30 Jahre dauern, bis diese Hinterlassenschaft des Krieges vollständig entfernt ist und die Bagger in Deutschland ganz unbeschwert buddeln können. Durchhaltepropaganda. Mit allen Mitteln. Das Publikum im Berliner Sportpalast war für Joseph Goebbels am 18. Februar 1943 wie ein großes Orchester, dem er nach Belieben Töne entlockte, die dann per Rundfunk in die Welt gingen. Die große Halle war einfach dekoriert. Man sollte sich ganz auf die Rede des Reichspropagandaministers konzentrieren. Über der Rednerbühne hing ein Spruchband: Totaler Krieg, kürzerer Krieg. Bald war klar, dass es bei dieser Rede anders zuging als bei denen anderer Parteigrößen. Statt der üblichen Zwischenrufe einiger Eiferer schallten in der Halle ganze Sprechchöre. Die 14.000 Zuhörer, darunter viele ausgesuchte NSDAP-Mitglieder, folgten der zweistündigen Rede Goebbels enthusiastisch. Er wusste von den Sorgen der Deutschen kurz nach der Niederlage in Stalingrad und sprach diese gezielt an. Der Höhepunkt seiner Rede war ihr Schluss. Der Krieg werde gewonnen, wenn jetzt alle anpackten. Scheinbar um zu erfahren, ob die Deutschen dazu bereit seien, stellte Goebbels dem Publikum 10 Fragen, in deren Zentrum stand: Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können? 10-mal schrie das Publikum: Ja. Der kleine, dunkle Dr. Goebbels, wie eine Zeitung vor 1933 schrieb, mit den kohlschwarzen Fanatikeraugen, gehörte zu den intelligentesten und skrupellosesten unter den NS-Führern. Seine Propaganda hatte die NSDAP aus Stammtischgruppen mit zu einer Massenpartei geformt. Aber aufgrund privater Eskapaden hatte er ab 1936 im NS-System an Einfluss verloren. Schon 1941 ahnte er, dass es für Deutschland an der Ostfront ungünstig stand, weshalb er die ganze Bevölkerung in den Krieg mit einbezogen wissen wollte. Sein Ziel war der totale Krieg. Besonders wohlhabende Parteigenossen lehnten dies ab. Nach der Niederlage in Stalingrad wollte auch Hitler den totalen Krieg, doch wies er vorerst Goebbels in diesem keine Rolle zu. Mit der Sportpalastrede zeigte Goebbels seinen Wert. Hitler scheute ab Stalingrad zunehmend die Öffentlichkeit. Es war Goebbels, der dem totalen Krieg eine Stimme gab. Dass die Heimatfront bis 1945 hielt, war schließlich sein größter Erfolg. Die Nationalsozialisten fürchteten ein Kriegsende wie das des Ersten Weltkriegs. Sie waren überzeugt, dass 1918 ein angeblich sicherer Sieg durch die kriegsmüde Bevölkerung preisgegeben worden war. Um dies diesmal zu verhindern, war der NS-Staat stets bemüht, die Entbehrungen des Krieges öffentlich zu rechtfertigen. Als sich ab 1943 die Niederlagen häuften, wurde diese Aufgabe deutlich schwerer. Die Durchhaltepropaganda sollte die Bevölkerung auf stets neue Verluste bis hin zum Selbstopfer einstimmen. Goebbels wusste, dass Propaganda nicht über plumpe Lügen oder Parolen funktioniert. Vielmehr musste sie Vertrauen erzeugen. So wurde in der Propaganda zwar immer liederlicher mit der Wahrheit umgegangen, doch vermied man es, Siege herbeizulügen. Eher wurden Erfolge für die Zukunft angekündigt und in den verzweifelsten militärischen Situationen irgendwelche Vorteile entdeckt und dargestellt. Man brauche nur noch etwas mehr Vertrauen und Anstrengung, da der Endsieg sicher sei. Auch einfache Gefühle wie Rache und Angst wurden gezielt genutzt. Zum einen würden neue Wunderwaffen die Bombardierung deutscher Städte bald rächen. Diese angekündigte Vergeltung sprach vielen Deutschen aus dem Herzen, auch wenn sie geprahlt war. Zum anderen wurde Russenangst geschürt. Die Sowjets würden im Falle ihres Sieges selbst ohne Unterschied blutige Rache nehmen. Einschüchterung flankierte die Propaganda. Wer es wagte, öffentlich die Kriegslage ungünstig zu beschreiben, riskierte den Vorwurf des Defätismus. Offen wurde hier mit Todesurteilen gedroht. Alle von der Propaganda erzeugten Stimmungshochs waren letztlich nur Strohfeuer. Als die meisten von diesen 1944 abgebrannt waren, trat ein letzter Effekt der NS-Propaganda hervor. Viele Deutsche sahen keine Alternative mehr zu Hitler. Ihr und sein Schicksal schienen untrennbar miteinander verkettet. Bemerkenswertes: Wunderwaffen. Es gab reale Wunderwaffen, wie den Marschflugkörper V1 und die Fernrakete V2, die 1944 London terrorisierten. Doch Goebbels ging einen Schritt weiter. Er wusste, dass nach Ansicht vieler nur noch ein Wunder den Sieg im Krieg bringen könnte. Beamte seines Ministeriums mussten darum Namen von gar nicht existenten Waffen erfinden, wie Lungentorpedos, Kältebomben oder Todesstrahlen. Über deren verheerende Wirkung wurden dann gezielt Gerüchte gestreut. Filme im Krieg – zwischen Unterhaltung und Durchhalteparolen. Während ab 1942 deutsche Großstädte durch alliierte Luftangriffe systematisch in Trümmer gelegt wurden und der Krieg allmählich nach Deutschland zurückkehrte, lockten immer neue Filme wie die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann die Menschen in die Kinos. Warum wurden sie nicht geschlossen oder zur Unterbringung von obdachlosen Menschen verwendet? Was versprach sich die NS-Führung davon, auch im Krieg kostspielige Filme herstellen und zeigen zu lassen? Der Propagandaminister Josef Goebbels diktierte beispielsweise am 5. Juni 1943 in sein Tagebuch, er verspreche sich, von dem Kolberg-Film, für den so große Mittel investiert wurden, für unsere innere Haltung sehr viel. Weiter schrieb er, man müsse Filme zur Verfügung haben, die die Härte des Widerstandes pflegen und preisen. Der Film zählte neben dem Rundfunk zum wichtigsten Massenmedium, zum Propagandamittel 1 des Dritten Reiches. In der Bevölkerung erfreute sich das Kino großer Beliebtheit. Gingen in der Saison 1934-35 etwa 250 Millionen Menschen ins Kino, so wurden 4 Jahre später schon über 600 Millionen Kinokarten verkauft. 1943 war die Zahl der jährlichen Filmbesuche auf über 1 Milliarde gestiegen. Um dem großen Interesse des Publikums nachzukommen, ließen die Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 etwa 1100 abendfüllende Spielfilme produzieren und 600 ausländische Filme einführen. Die Entscheidung, welche Filme gedreht und in den deutschen Kinos gezeigt wurden, traf die Reichskulturkammer. Das Reichslichtspielgesetz vom Februar 1934 bot die Grundlage, solche Filme zu verbieten, die das nationalsozialistische Empfinden verletzten. Mithilfe des Filmkammergesetzes, das im Sommer 1933 erlassen wurde, konnte den Schauspielern und Regisseuren Berufsverbot ausgesprochen werden. Davon betroffen waren in erster Linie jüdische Künstler. Den größten Anteil unter den produzierten Filmen machten die Unterhaltungsfilme aus, zum Beispiel Die große Liebe, Münchhausen und Große Freiheit Nummer 7. Sie sollten im Krieg helfen, die elende Wirklichkeit zu verdrängen und zu vergessen. Vor den Hauptfilmen wurde regelmäßig die Deutsche Wochenschau gezeigt. Im Stil einer Dokumentation rechtfertigte sie die politischen Maßnahmen des NS-Staates, beschränkte sich aber immer mehr auf reine Kriegsberichterstattung. In authentisch wirkenden, aber gestellten Szenen zeigte sie die angeblich an allen Fronten siegreiche Wehrmacht. Der Rassenwahn der Nationalsozialisten machte vor den Kinos nicht Halt. Der erfolgreiche Regisseur Veit Harlan drehte 1940 den Hetzfilm »Jud Süß«, indem er antisemitische Vorurteile anhand der historischen Figur des Josef Süß Oppenheimer wirkungsvoll in Szene setzte. Noch drastischer war das antisemitische Machwerk »Der ewige Jude«, das 1940 unter anderem im Ghetto Lodz gedreht wurde. Das durch die Deutschen verursachte Elend der jüdischen Bewohner sollte als Beweis für den Charakter der Juden dienen und Zustimmung für die antijüdischen Maßnahmen des Regimes erzeugen. Im Juni 1943 gab Goebbels die Produktion des aufwendigsten Durchhaltefilms der NS-Zeit in Auftrag. Der von Harlan gedrehte Film »Kolberg« hatte am 30. Januar 1945 Uraufführung. Er stellte den 1806-07 gegen Napoleon geleisteten Widerstand der Ostseehafenstadt Kolberg dar, verdreht aber im Sinne der NS-Propaganda die historischen Fakten. Mit Aussagen wie »Lieber unter den Trümmern begraben als kapitulieren« oder »Sturm brich los« sollte der Film in der Bevölkerung die Kampfbereitschaft steigern. Bemerkenswertes: Karriere eines Opportunisten. Veit Harlan war einer der erfolgreichsten Filmregisseure des Dritten Reiches. Immer stärker stellte er sich in den Dienst der NS-Propaganda. Nach 1945 wurde Harlan mehrfach angeklagt. Die Gerichtsentscheidungen sorgten in der Öffentlichkeit für großes Aufsehen. Im ersten Verfahren wurde Harlan von den Richtern als Entlasteter eingestuft. Wegen seines antisemitischen Films »Jud Süß« musste er sich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Das Gericht entschied schließlich für Freispruch. Harlan erhielt nie Berufsverbot. Seit 1951 arbeitete er wieder als Regisseur. Doch waren die Aufführungen seiner Filme von Protesten und Boykottaufrufen begleitet. Bis zum bitteren Ende. Der Kampf um Berlin. Es war eine gewaltige Armee, die sich vor den Toren Berlins zum Sturm auf die Reichshauptstadt vorbereitete. Insgesamt über 2,5 Millionen Rotarmisten waren am Angriff auf die Reichshauptstadt beteiligt. Die Einnahme der Stadt wurde zur alleinigen Aufgabe der Sowjets, da der Oberbefehlshaber der Westalliierten Eisenhower sich im März entschloss, seine Truppen an der Elbe zu stoppen. In dem durch den Bombenkrieg zur Ruinenlandschaft gewordenen Berlin herrschte schon länger Endzeitstimmung. Die Spitzenberichte des Sicherheitsdienstes, SD, berichten von einer wirren Mischung aus Angst, Schicksalsergebenheit und Ausschweifungen angesichts des drohenden Todes. Die Kriminalitäts- und Selbstmordrate schnellte nach oben. Frauen informierten sich, welche Ärzte Giftrezepte für den Selbstmord ausstellen würden. Hitler hatte sich seit Januar 1945 in den Bunker unter der Reichskanzlei zurückgezogen. Von hier kam auch der Befehl, Berlin bis zum letzten Mann und zur letzten Patrone zu verteidigen, und der berüchtigte Befehl, die Produktionsstätten und Infrastruktur in Deutschland vollständig zu zerstören. Die Begründung lautete, dass dem Kriegsgegner beim Vormarsch nichts in die Hände fallen solle. Der eigentliche Grund für den Irrsinn lag jedoch in Hitlers Weltanschauung. Das deutsche Volk hatte sich, so Hitler, als das Schwächere erwiesen und damit sein Lebensrecht verwirkt. Später wurde der Befehl nach dem römischen Kaiser Nero benannt, der 64 nach Christus Rom angeblich niederbrennen ließ. Zuständig für die Ausführung sollte Albert Speer sein, der klug genug war, dem Diktator wenigstens diesen letzten Wunsch nicht zu erfüllen. Die Reichshauptstadt wurde schon im Februar zum Verteidigungsbereich ausgerufen, das Verlassen war untersagt, Brücken wurden gesprengt. Gegen die erdrückende Übermacht wurden neben entmutigten Soldaten Kinder und Greise als Volkssturm in die Schlacht geworfen. Hitlers letztes Aufgebot, unzureichend ausgerüstet, an der Waffe schlecht ausgebildet und auf verlorenem Posten kämpfend. Wer sich widersetzte, lief Gefahr, als angeblicher Deserteur von Exekutionskommandos an einem Laternenpfahl oder am nächsten Baum gehängt zu werden. Am 16. April 1945 begann der Angriff der Roten Armee auf Berlin. Die Schlacht sollte nur 2 Wochen dauern, war jedoch eine der auf beiden Seiten verlustreichsten des Zweiten Weltkrieges. Allein beim Kampf um die östlich von Berlin gelegenen Seeloer Höhen werden die Opferzahlen auf russischer Seite auf 100.000 Mann geschätzt. Hitlers letzter Geburtstag am 20. April 1945 versammelte nochmals die Nazi-Führung im Führerbunker. Dabei konnten namentlich Göring, Speer und Himmler die Feierlichkeiten nicht schnell genug über die Bühne gehen. Ihnen, die jahrelang bei Hitlers Verbrechen mitgemacht hatten, kam es nun darauf an, die eigene Haut zu retten. Himmler glaubte allen Ernstes jetzt noch, Verhandlungspartner für den Westen zu sein, und Göring wollte die Nachfolge von Hitler antreten. Dieser reagierte mit Wutausbrüchen auf den Verrat und verstieß in seinem politischen Testament beide aus der NSDAP. Gleichzeitig wurde in Berlin ein erbitterter Häuserkampf geführt und Goebbels setzte ein letztes Mal seine Propagandamaschine in Gang. Diesmal waren es jedoch keine aufwendigen Filme, sondern das Kampfblättchen Der Panzerbär, das den Wahnsinn propagandistisch unterstützte. Auf wenigen Seiten wurde hier erklärt, wie man, hinter Hecken und Büschen versteckt, den Krieg in die Länge zu ziehen hatte. Am 30. April 1945 hissten Rotarmisten auf dem Reichstag die rote Fahne, am gleichen Tag erschoss sich Hitler. Sein Herrschaftsbereich, der einstmals die ganze Welt umfassen sollte, war binnen kürzester Zeit auf ein paar Straßenzüge zusammengeschmolzen. Erst jetzt kam es auf deutscher Seite zu versuchen, dem Kampf in Berlin ein Ende zu bereiten. Am 2. Mai kapitulierte die Reichshauptstadt. Bemerkenswertes: Die letzten Stunden. Hitler war nicht der einzige Bunkerbewohner, der seinem Leben ein Ende bereitete. Kurz vor seinem Selbstmord ehelichte er seine Gefährtin Eva Braun, die sich mit Gift das Leben nahm. Wenige Stunden später folgte der in Hitlers Testament zum Reichskanzler ernannte Josef Goebbels, seinem Herrn und Meister, mit seiner Gattin Magda Goebbels in den Tod. Zuvor hatte er seine 6 Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren vergiften lassen. Die bedingungslose Kapitulation. Am 1. Mai 1945 wurde der Chef der deutschen Marine, Großadmiral Karl Dönitz, per Funkspruch aus dem Führerbunker von seiner neuen Aufgabe als Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches in Kenntnis gesetzt. Hitlers Sekretär Bormann saß am Berliner Ende der Leitung und verschwieg den Selbstmord des Diktators. Noch ganz ergriffen und schlecht informiert, telegrafierte der in Hitlers Testament zum Reichspräsidenten ernannte Dönitz in die Reichshauptstadt zurück: Mein Führer, meine Treue zu Ihnen wird unabdingbar sein. Ein Start, der Schlimmes vermuten ließ. Doch schon am nächsten Tag zeigten sich große Unterschiede zwischen den Untergangsfantasien Hitlers und der Kriegsstrategie der neuen Reichsregierung. Hatte Hitler noch jede Form von Kapitulation ausgeschlossen, so versuchte die in Flensburg sitzende Dönitz-Regierung, den Westalliierten die Kapitulation anzubieten. Man hoffte, so einen Keil zwischen die Amerikaner und Briten auf der einen und die Sowjets auf der anderen Seite treiben zu können. Zuletzt, so der reichlich naive Wunsch auf deutscher Seite, könnten die Reste der Wehrmacht und die amerikanischen und britischen Verbände gemeinsam gegen den Sowjetbolschewismus vorgehen. Daneben wollte Dönitz Zeit gewinnen, um möglichst viele Soldaten und Flüchtlinge vor dem Zugriff der Roten Armee zu bewahren. Militärisch und moralisch waren die Deutschen jedoch in einer Position, in der es nichts mehr zu verhandeln gab. Die Forderung der Anti-Hitler-Koalition nach einer bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches gegenüber allen 3 Großmächten war schon auf der Konferenz von Casablanca 1943 erhoben worden, und der neue US-Präsident Harry Truman und der englische Premierminister Winston Churchill sahen keinen Grund, daran etwas zu ändern. Die Ausnahme bildeten Teilkapitulationen von deutschen Verbänden, die nicht gegen die Rote Armee kämpften, wie in Italien, Holland, Dänemark und Norddeutschland. Mit dem Auftrag, den Westmächten eine deutsche Teilkapitulation an allen Frontabschnitten im Westen anzubieten, machten sich Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg und anschließend Generaloberst Alfred Jodl auf den Weg in das Hauptquartier der Westalliierten im französischen Reims. Dort machte der Oberbefehlshaber der Westalliierten, General Dwight D. Eisenhower, den beiden deutschen Generälen aber unmissverständlich klar, dass nur eine bedingungslose Kapitulation an allen Frontabschnitten, also auch gegenüber der Roten Armee, in Frage komme. Diese Kapitulation sollte am 9. Mai um 0 Uhr in Kraft treten. Bis dahin waren 48 Stunden Zeit, um Teile der Wehrmacht und Flüchtlinge in den Westen zu schaffen. Der letzte Akt vollzog sich in zwei Auftritten an zwei Schauplätzen. Am 7. Mai 1945 um 2.41 Uhr unterschrieb Jodl in Reims im Namen des deutschen Oberkommandos, auf die Frage von Eisenhowers Stellvertreter, sind Sie bereit, die Kapitulationsurkunde für alle Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Am folgenden Tag musste das Zeremoniell der Unterzeichnung auf Stalins Verlangen im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst wiederholt werden. Die Briten brachten am Morgen aus Flensburg die deutsche Delegation, die in einem Nebenraum den ganzen Tag warten musste. Gegen 23.30 Uhr wurde der von Dönitz bevollmächtigte Generalfeldmarschall Keitel in den mit den Fahnen der vier Siegermächte geschmückten Saal gerufen. Der sowjetische Marschall Schukow fragte Keitel: Haben Sie das Protokoll zur Kenntnis genommen? Keitel, mit Marschallstab in der rechten Hand und Monokel im linken Auge, ging an die Schmalseite des Tisches und unterschrieb. Daraufhin sagte Schukow: Die deutsche Delegation kann gehen. Der Zweite Weltkrieg in Europa war beendet. Bemerkenswertes: Flensburger Sitzungen. Die Dönitz-Regierung wurde nicht gleich nach der Kapitulation aufgelöst. Man hätte dies erwarten können, da sie testamentarisch noch von Hitler eingesetzt war. Doch erst am 23. Mai war ihr Ende gekommen. Bis dahin vertrieb man sich die Zeit, so gut es ging. Dass man aus den Verbrechen der vergangenen 12 Jahre nichts gelernt hatte, geht aus einem Tagesordnungspunkt der Dönitz-Regierung vom 12. Mai hervor. An diesem Tag wurde erörtert, wie die Verunstaltung von Führerbildern zu ahnden sei. Flucht und Vertreibung. Das Weihnachtsfest 1944 war für die Deutschen in Ostpreußen das letzte, das sie in der Heimat begehen konnten. Berichten zufolge war der Herbst in diesem Gebiet des Deutschen Reiches noch sehr ruhig gewesen, während die Städte im Reichsinneren teilweise schon in Trümmern lagen. Es war eine trügerische Ruhe. Seit 1943 befand sich die deutsche Ostfront in der Rückwärtsbewegung. Es war eine Frage der Zeit, bis die nun vorstoßende Rote Armee in den deutschen Ostgebieten einmarschieren würde. Im Oktober 1944 war dies für zwei schreckliche Tage schon der Fall gewesen. Rotarmisten hatten den Ort Nemmersdorf eingenommen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte man die Bevölkerung Ostpreußens, Schlesiens und Pommerns, in der Mehrzahl Frauen, Kinder und Greise, nach Westen ziehen lassen müssen. Stattdessen wurden Durchhalteparolen und das Märchen vom Endsieg erzählt. Hitler und seinen Gauleitern war das Schicksal der Bevölkerung gleichgültig. Erst als Anfang Januar die sowjetischen Panzer in Ostpreußen einrollen, beginnt eine Massenflucht in den besonders strengen Winter 1944-45. Alles, was die Flüchtenden besitzen, lassen sie zurück, um sich auf eine erzwungene Wanderschaft zu begeben, auf der Millionen erfrieren, verhungern oder ermordet werden. Kraftfahrzeuge hat zu diesem Zeitpunkt nur die Wehrmacht. So müssen die Flüchtenden zu Fuß, mit einem Handkarren oder einem Pferdewagen den langen, gefährlichen Weg antreten. Die Elendszüge geraten immer häufiger zwischen die Fronten. Immer wenn sie von der Roten Armee eingeholt werden, beginnt das Plündern, Vergewaltigen und Morden. Längst wird zwischen der deutschen Zivilbevölkerung und dem deutschen Militär nicht mehr unterschieden. Die Brutalität der sowjetischen Soldaten, die sich für das Leid, das der Krieg über ihr Land und ihr Volk gebracht hat, rächen, kennt keine Grenzen. Die Landwege nach Westen sind versperrt. Die Flüchtenden müssen sich auf das Eis des frischen Haffs wagen. Wer einbricht, ist verloren. Sowjetische Tiefflieger beschießen die Wehrlosen, deren Ziel die rettenden Ostseehäfen sind. Per Schiff sollen sie von dort aus dem Kessel gebracht werden. Es spielen sich dramatische Szenen ab. Doch auch wer auf einem der begehrten Schiffe einen Platz ergattert hat, ist noch nicht in Sicherheit, wie das Schicksal der Wilhelm Gustloff zeigt. Nicht minder schreckliche systematische Vertreibungen von Deutschen aus den Ostgebieten, vor allem aus Polen und der Tschechoslowakei, ereigneten sich ab 1945. Der britische Literaturnobelpreisträger Bertrand Russell schrieb im Oktober 1945 in einem Brief an die Londoner Times: Unsere Verbündeten haben ganz offensichtlich die Absicht, viele Millionen Deutsche auszulöschen. Diese Vertreibung wurde zuvor auf der Potsdamer Konferenz als geordnete Überführung deutscher Bevölkerungsteile bezeichnet. Auf dieser Konferenz war für die Deutschen, die unbestrittenen Täter, in der Rolle der Opfer kein Platz. Über 17 Millionen Deutsche lebten vor dem Krieg in den Ostgebieten des Deutschen Reiches und in anderen Staaten Ostmitteleuropas. Etwa 14 Millionen wurden zu Flüchtlingen und Vertriebenen. Die eigentliche Wurzel für das Leiden Millionen Vertriebener liegt aber in den gigantischen Bevölkerungsbewegungen, die von den Nationalsozialisten seit Beginn des Zweiten Weltkrieges durchgeführt wurden. Sie hatten in großem Maßstab, gemäß der Ideologie des Volkes ohne Raum, Menschen in ganz Europa vertrieben, umgesiedelt und verschleppt. Das Leid, das vom deutschen Volk mit Hitler an der Spitze heraufbeschworen worden war, fiel nun auf das Volk zurück. Bemerkenswertes: Gauleiter auf der Flucht. An den hohen Opferzahlen unter den Flüchtlingen hatten deutsche Staatsorgane einen hohen Anteil. Besonders skrupellos taten sich der Gauleiter von Niederschlesien, Karl Hanke, und Erich Koch, Gauleiter in Ostpreußen, hervor. Voller Menschenverachtung und Fanatismus sperrten sie sich gegen eine vorzeitige Evakuierung ihrer Regierungsbezirke. Das Schicksal des Sterbens der ihnen ausgelieferten Bevölkerung wollten sie jedoch nicht teilen. Koch wies den Kapitän des Schiffes, mit dem er zu flüchten gedachte, an, die an Bord befindlichen Zivilisten zurückzulassen, um unerkannt zu bleiben. Dieser dachte jedoch nicht daran. Hanke ließ mitten in Breslau unter schwerstem Beschuss eine Flugpiste errichten. Mit dem einzigen Flugzeug, das auf dieser Piste jemals rollen sollte, floh er Anfang Mai 1945. Auf Wiederhören bei Audible.